Melon. Liebe Freunde, snackt ein Lembasbrot, sippt euren Endtrank und lehnt euch in euren Hobbithöhlen zurück, denn wir sprechen heute über die ersten drei Folgen der zweiten Staffel von The Rings of Power. Dabei klären wir unter anderem, was es mit dem dunklen Zauberer auf sich hat, warum Sauron jetzt eine Blondine ist und ob die ersten drei Folgen schon die komplett durchwachsene erste Staffel retten. Wir, das sind Jonas und Xenia. Eure Herr der Ringe Nerds des Vertrauens und damit herzlich willkommen bei Cinema Strikes Back. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Wir sind zurück für die zweite Staffel von The Rings of Power und für alle, die uns nicht kennen. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Wir haben auch schon zur ersten Staffel stundenlange Folgenbesprechungen gemacht. Und die kamen auch im Vergleich zur ersten Staffel ein bisschen besser an. Mhm. Insgesamt würde ich mal behaupten. Und außerdem beschäftigen wir uns auch in weiteren Videos mit der Welt von der Herr der Ringe. Zum Beispiel, was es mit den Ringen der Macht auf sich hat, was nach der Handlung von Die Rückkehr des Königs passiert. Oder wir erzählen auch von der kompletten Vorgeschichte. Schaut euch dafür einfach mal unsere Playlist an. Die haben wir einmal hier verlinkt und einmal unten in der Infobox. Und Xenia, freut mich, dass wir wieder hier zusammensitzen. Ja, ich freue mich auch voll. Ich hatte ja die House of the Dragon Folgenbesprechungen hinter mir und war dann so richtig tief drin. Und jetzt muss ich erst noch mal ein bisschen so Sindarin und so lernen. Aber du hast so eine kleine Verschnaufpause gehabt. Ich habe eine ganz kleine Verschnaufpause gehabt und jetzt bin ich tief wieder in Mittelerde verankert. Aber wichtig ist, dieses Video ist ein Ersteindruck, also keine Kritik. Und unsere Meinung zur zweiten Staffel ist also nicht final. Wir haben nur die ersten drei Folgen gesehen. Kann sich also noch vieles ändern, Leute. Wir haben ja auch noch nicht mal die Hälfte gesehen dann sozusagen. Also es gibt ja 8 Folgen insgesamt. Ja. Und genau, wir sind jetzt bei den ersten drei. Aber wir werden ja Folgenbesprechungen veröffentlichen zu den einzelnen Folgen und dann am Ende auch noch mal eine Art Komplettfazit. Genau. Also mit den Folgenbesprechungen sieht es so aus. Wir werden zu Folge 5, 6, 7 und 8 diese gewohnten Folgenbesprechungen veröffentlichen. Zu den ersten drei Folgen kommt jetzt eben dieses Video, was wahrscheinlich auch wieder relativ umfangreich werden wird. Ihr habt ja schon draufgeklickt. Unsere Folgenbesprechungen werden in der Regel dann donnerstags um 17 Uhr online kommen. Also auch wenn die Folgen dann online kommen. Das können wir aber nicht versprechen, dass das immer so ist. Weil wir haben zwar Screener, aber wir wissen halt nicht, wie lange wir Zugriff drauf haben und wann die kommen und etc. pp. Also kann es auch mal gut sein, dass es nicht donnerstags kommt, sondern dann am Montag drauf. Aber die Zeit werdet ihr wahrscheinlich auch warten können. Falls ihr das genau wissen wollt, wann die Folgen kommen, dann schaut mal bei uns im Community-Tab hier auf YouTube vorbei. Da posten wir immer jeden Montag eine Wochenübersicht mit all unseren Videos. Oder auf Instagram. Da posten wir das als Story montags. Aber Xenia, Jonas, genug um den heißen Brei herumgeredet. Gehen wir ins Eingemachte und ab hier auch eine Spoilerwarnung. Wir werden die erste Staffel von The Rings of Power natürlich spoilern und die ersten drei Folgen und alles darüber hinaus eben nicht. Zuerst reden wir über die Hintergründe, machen dann ein Recap zur ersten Staffel, besprechen kurz, was in den drei neuen Folgen passiert ist. Und danach besprechen wir die stärksten und schwächsten Momente. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich weiß noch nicht, was du mitgebracht hast. Ja, ich auch noch nicht. Wir haben kurz so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir die ersten drei Folgen fanden, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe auch ein paar Highlights und ein paar Lowlights auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast und ob wir uns da quasi, ob wir da einer Meinung sind. Mhm. Und am Ende gibt es natürlich dann noch ein Gesamtfazit. Wir beantworten jetzt erstmal die Frage, wie wir so zu Rings of Power stehen. Vielleicht auch nochmal, um alle abzuholen. Also wir haben ja die erste Staffel zu Genüge besprochen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe nochmal die erste Staffel gerewatcht jetzt vorher. Ich habe die jetzt auch im August nochmal komplett durchgeschaut. Okay. Und ich wollte ursprünglich auch so ein Video machen. Ich habe die erste Staffel nochmal gerewatcht, dass ihr es nicht machen müsst. Und ich habe die gleiche Meinung. Immer noch. Wie beim Komplettfazit. Stehst du zu deinen Worten? Ja, ich stehe zu meinen Worten. Auch was waren nochmal deine Worte? Kannst du nochmal kurz? Das könnt ihr in unserem Komplettfazit nochmal in aller Länge aber so in ein, zwei Sätzen. Also also ich war so im Großen und Ganzen enttäuscht. Ich habe der Folge, der ganzen Staffel 5 von 10 Punkten gegeben. Das wusste ich auch nicht mehr, muss ich auch nochmal ins Video reinschauen. Ich finde, die hat zwar einige Sachen richtig gemacht, die erste Staffel, wie zum Beispiel, dass es jetzt eine Lore gibt für Mithril. Die Freundschaft zwischen Durin und Elrond fand ich ziemlich cool. Oder dass Ada so ein vielschichtiger und interessanter Bösewicht war. Aber das Writing war halt an vielen Stellen unterste Schublade. Und wir haben in den Folgenbesprechungen so viele dämliche Dialoge gesammelt. Das hat auch schon ein bisschen Spaß gemacht. Mhm. Also, ne, ich meine, ich fand die Serie nicht cool, aber es hat Spaß gemacht, die Folgenbesprechungen zu machen, wenn man da so ein bisschen sich drüber lästern konnte. Oder das mit dieser überkrassen Klinge von Sauron, wo wir die krassesten Theorien hatten und am Ende war es ein Hebel. Ja, von fucking Wildrake will ich nur mal kurz hier erwähnt haben. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich hatte genau dieselben Positivpunkte und auch mehr Kritik dann gegen Ende hin auch mit Wildrake und dann diesem ganzen Halbrand des Sauron-Twist, der dann so sehr gekünstelt gewirkt hat auf mich. Und natürlich auch dann, dass dieses Schmieden der Ringe der Macht einfach in so der letzten Folge abgefrühstückt wurde, was ja noch nicht mal, also es waren noch nicht alle Ringe der Macht, sondern nur die drei Elbenringe. Und das war dann auch alles so ein bisschen komisch, weil ne, das sollte ja auch eigentlich jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt passieren und es war alles so ein bisschen gehastet, hat sich das angefühlt. Und ich fand auch alles, es war ein bisschen zu klein. Also so, ich habe mir das epischer vorgestellt, größer. Und wenn man sich zum Beispiel die Südlande angeguckt hat, da wohnen halt 100 Leute und dann gibt es da die Schlacht und die ist halt auch nur underwhelming. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das zweite Zeitalter, wo alles noch mal ein bisschen größer sein müsste als im dritten Zeitalter. Das ist ja auch so ein Ding, was sich durch das die ganze Vorgeschichte durchzieht, dass das alles immer ein bisschen kleiner und weniger wird. Ja. Aber naja, müssen wir jetzt damit leben. Ja, es gab ja auch im Vorfeld ganz, ganz viele Diskussionen wegen Amazon und den Rechten und was genau haben die jetzt für Rechte? Und ich meine, hier kann man ja nochmal festhalten, also sie haben die Rechte an Herr der Ringe, also der Herr der Ringe-Trilogie, an der Hobbit und an den Anhängen von diesen Büchern. Aber zum Beispiel sowas wie das Silmarillion, wo ja auch großen Teile des zweiten Zeitalters drin vorkommen und was jetzt sehr essentiell wäre, um diese Geschichte zu erzählen, haben sie eben nicht. Das heißt, manchmal muss man so wahrscheinlich changieren, was so die, was das Drehbuch angeht, weil man einfach nicht auf alles zugreifen kann. Oder darf. Und darf, ja. Und ich hab auch vor kurzem gelesen, dass Tolkien Estate, also die Nachlassverwaltung von J.R.R. Tolkien, dass die alle Drehbücher auch nochmal durchliest und quasi so absegnet. Und ich glaube auch, das sind auch so Theorien, dass es nicht so ist, so hier, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, sondern das dürft ihr nicht so sagen, das dürft ihr nicht so sagen und das ist zu umfangreich, das kommt halt alles im Silmarillion. Mhm. Weil die gucken jetzt immer noch, also jetzt noch drauf, dass das Silmarillion, dass die Rechte daran kann man einfach nicht bekommen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Bis das irgendwann mal verscherbelt wird. Ja, genau. Das kam ja, glaube ich, in den 70ern raus, dann plus 70 Jahre, ne, dann ist auch die das Copyright weg, das ab 2040. Vielleicht kommt da noch mehr auf uns zu. Aber ich weiß nicht, ob das dann. Wir sitzen hier, wenn wir 50 sind, nicht so gut mit Copyright aus. Ne? Und besprechen dann die Silmarillion-Serie. Ja. Also, ich finde es cool, weil ich mag das erste Zeitalter total. Aber es gibt ja jetzt auch zum Beispiel einen neuen Kinofilm bald im Dezember, der ja auch nochmal im dritten Zeitalter spielt, aber der ja auch ganz, ganz andere Dinge abbildet und so. Ja. Ganz kurz, wie fandst du den Trailer? Ich fand den ganz cool. Ich weiß, dass viele Leute da ein bisschen, also das Art-Design, damit muss ich mich anfreunden, aber ich finde das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Ja, ich finde es auch, ich finde es super spannend, einfach mal ein Werk von Tolkien als Anime zu sehen. Ja. Und mir hat der Artstyle hat mir richtig gut gefallen. Ah, hat dir gut gefallen? Ja. Okay, weil ich habe viele gehört, die so ein bisschen am Haten waren. Man muss sich halt darauf einlassen. Ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht so mag, aber ich bin gespannt. Ich meine, das sind ja super viele aus dem Produktionsteam, die bei den Trilogien mitgearbeitet haben, auch mit dabei. Ich finde, das ist ein gutes Signal. Ja. Und ich mag auch gerne animierte Sachen und so diesen Anime-Style. Das finde ich sehr cool. Deswegen. Ja. Wir müssen hier kurz mal so reingrätschen, weil ich habe schon zu Xenia gesagt, wir müssen, ich kann nicht so lange warten, um quasi abzuwarten. Ich will jetzt ihre Meinung ganz kurz wissen. Wie fandst du die ersten drei Folgen? Also, okay, ich versuche jetzt noch nicht so viel vom Fazit vorwegzugreifen, aber ich kann schon mal sagen, ich war echt positiv überrascht. Ja, oder? Ich habe wirklich, also ich habe die ersten drei Folgen geschaut und habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, das macht ja viel mehr Spaß als die letzte Staffel. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kann noch nicht genau beurteilen, ob das jetzt daran lag, dass ich einfach weniger Erwartungen hatte als bei der ersten Staffel. Und es haben mich auch wieder ein, zwei Dinge gestört. Also bei ein, zwei Dingen war ich wieder so, hä, okay, wie meinen die das jetzt? Aber all in all war ich wirklich begeistert. Beziehungsweise begeistert würde ich jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall gut gestimmt und positiv, wie es jetzt weitergeht. Ja. Weil es gibt schon mehrere Handlungsstränge, die aufgestellt wurden oder die etabliert wurden, wo ich denke, die können sehr spannend werden und die dann so einen ganz anderen Sog haben, so eine ganz andere Sogkraft als jetzt in der ersten Staffel. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich fand es alleine schon geil, dass halt nicht, es gab nicht diese haarsträubenden Momente wie aus der ersten Staffel, ja. Dieser, wo die erste Folge schon begonnen hat mit was ist der Unterschied zwischen einem Stein und einem Schiff? Yeah. Oh Gott, ja, das war so scheiße. Und diese Momente gab sie halt nicht so. Also es gab so auch so ein, zwei Momente, da reden wir gleich noch drüber, die ich auch ein bisschen komisch fand. Aber so all in all bin ich echt, ich war überrascht. Also ich hätte, ich habe es mich echt nicht getraut zu sagen, aber mir hat es echt gut gefallen. Mhm. Ja, ich habe mich auch dann die ganze Zeit gefragt. Also ich war auch, habe sehr viel Gedanken daran verschwendet, woran das jetzt liegt. Ich habe auch ein paar Antworten gefunden, weil ich habe das Gefühl, viel der Kritik wurde auch umgesetzt, die man vielleicht hatte an der ersten Staffel. Man merkt, dass man darauf eingegangen ist und teilweise Dinge berichtigt hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber weiter im Text. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz einen Recap zur ersten Staffel. Ich habe das mal zusammengeschrieben. Also, der große Krieg gegen Morgoth war gewonnen, das Böse wurde in seine Schranken gewiesen und mit dem beginnenden zweiten Zeitalter herrscht Frieden in Mittelerde. Doch Galadriel jagt weiter dem Bösen nach, denn Morgoths Handlanger Sauron konnte entkommen und die freien Völker Mittelerdes stehen kurz vor einem verheerenden Konflikt. Aber die Elben schmieden die drei Ringe der Macht und sie sind die einzige Hoffnung, dass die freien Völker nicht im Krieg versinken. Nächste Woche erscheint übrigens auch noch ein Special, an dem ich gearbeitet habe. Und in dem habe ich besprochen, wo was in der ersten Staffel von The Rings of Power passiert. Das auch mit sehr vielen animierten Karten, weil ich immer finde, wenn man so die Karte, wenn man das ausmachen kann, wo was spielt und wo wie überall rumreisen die ganzen Figuren, dann kann man das viel besser miteinander verbinden. Und das macht einfach mehr Spaß. Und das ist glaube ich, ein ziemlich cooles Special geworden. Ich habe schon drüber geguckt und ich fand's sehr cool. Ja. Ich kann es mir noch nicht so visuell ohne Karte vorstellen, aber also ich habe über das Skript drüber geguckt. Ja. Deswegen war es teilweise so, ah, okay, da kommt eine Karte, aber ich bin sehr gespannt. Da kommen viele Karten, sehr viele Karten. Geil. Es gibt bestimmt richtig viele Kartenlovers in unseren Kommentaren. Ich bin auch ein Kartenlover. Ich lerne auch diese ganzen Karten gern auswendig. Und wir haben auch versucht, Orte, die noch nicht in der Karte eingezeichnet waren und die in der Serie so vorkommen, so ungefähr zu verorten. Also es ist, ne, es ist jetzt keine exakte Wissenschaft in dem Video, aber. Der Kartograf von Mittelerde sitzt hier gerade vor mir. Das neben dir steht ein Buch von Karen Wynne Fonstad, die Karten von Mittelerde. Und das ist quasi das Nonplusultra, was Karten angeht. Ich weiß noch, das war in meiner ersten Woche oder sowas, glaube ich, da hast du mir das gezeigt. Und ich guck war mal, wirklich ein so, Buch. Yeah, und ich war wirklich so, wow, es war wie in so einem Museum. Ja. Das klingt nicht so wie in so einem Museum. Ja, nein, aber es war so ein krasses Artefakt, weil ich weiß nicht, ich habe das Buch halt nicht, deswegen. Ja. Das ist jetzt mega underwhelming, wie ich das erzählt habe. Tut mir leid, Leute. Ja. Aber was passiert eigentlich in den ersten drei Folgen? Wir haben das auch noch mal ganz kurz. Ach, das war deine Zusammenfassung jetzt von der Staffel 1. Ja, ich habe das ganz kurz. Oha, das ist wirklich zusammengefasst. Stabil. Ja. Chapeau. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben zu den ersten drei Folgen. Also, wir haben das so ein bisschen unterteilt in Figuren. Also, es gibt ja wieder mehrere Figuren, die wir begleiten jetzt in der zweiten Staffel. Und wir beginnen mit Galadriel und Elrond in Lindon, denn die Elbenringe, wir erinnern uns, wie sie heißen, Nenya, Naya und Vilja, wurden geschmiedet. Das hast du gerade abgelesen. Ja, okay, Nenya, Naya und Vilja, guck mal, ich kann es auch so. Und sie müssen aber jetzt auch noch an die Elben verteilt werden. Galadriel bekommt Nenya, den Ring des Wassers, Gil-galad bekommt Vilja, den Ring der Luft und Círdan bekommt... Wer? Welchen Ring bekommt der Jonas? Naya, Nenya und Vilja. Naya bekommt er den Ring des Feuers. Und Elrond ist aber der gefühlt einzige Elb, der komplett dagegen ist, diese Elbenringe zu nutzen. Und deswegen bekommt auch seine Freundschaft mit Galadriel erste Risse. Er holt sich aber Unterstützung bei dem krassesten Elbenficker überhaupt, und zwar Círdan, der Schiffsbauer. Also es ist ja einer der ältesten Elben, die zu der Zeit existieren. Also laut Serie ist er auch der älteste. Genau, das sagt die Serie explizit. Ja. In den Büchern ist er, also man munkelt, dass er vielleicht sogar schon bei der Erwachung, also dem Wachruf, dem Erwachen der Elben in Cuivennen zugegen war. Also krasser Typ. Und der chillt auch an einem Ort, den wir schon kennen, und zwar den Grauen Antworten. Die den Ort kennen wir ja auch zum Beispiel aus Die Rückkehr des Königs. Und die beiden werden am Ende der dritten Episode von Gil-galad nach Ost-in-Edil geschickt, also in Eregion, um eben Celebrimbor vor Saurons Einfluss zu retten. Ja. Weiter geht's mit Celebrimbor, der chillt nämlich in Eregion. Und er bekommt Besuch von Halbrand, der sich dann als so ausgibt als Helfer der Valar, und zwar Annatar, der Herr der Geschenke. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, genau. Er hat ganz viele Geschenke mit im Gepäck. Aber er scheint ihm auch direkt zu vertrauen. Er hat geile blonde Haare und benutzt auch ganz viel Olaplex. Und genau, weil Galadriel eben nur ihm gesagt hat, dass er Halbrand nicht trauen kann, weil er nicht der ist, für den er sich ausgibt, vertraut er ihm auch, ja, und hilft ihm beim Schmieden von weiteren Ringen der Macht. Nori und der Fremde, slash der Zauberer. Slash Gandalf. Nein, ich bin immer noch der Meinung, es könnte auch immer noch ein blauer Zauberer sein. Darüber reden wir gleich nochmal. Sie sind im Osten von Mittelerde in Run angekommen, aber der Weg dahin war auch ein sehr beschwerlich. Poppy kommt dann, oder Marksame, wie wir sie gerne nennen, kommt dann auch unterwegs nochmal dazu. Und dort will nämlich der Fremde herausfinden, wer er eigentlich ist und warum er auf den Kontinent geschickt wurde. Er will ja auch seine Kräfte kontrollieren und braucht dafür auch einen Stab. Stellt sich auch immer weiter heraus, finde ich, dass er Gandalf ist, weil es gibt nämlich jetzt noch einen anderen Zauberer als Gegenspieler, einen bösen Zauberer. Da werden wir auch schon sehr viele Theorien zu haben. Und er schickt nämlich auch so Steampunk-Rocker, die aussehen wie so. Steampunk-Rocker. Ja, so, wahrscheinlich sind es Ostlinge, ich weiß es noch nicht, können wir vielleicht auch später nochmal drüber quatschen. Und natürlich seine Mystics, die Real Slim Ladies, auf Gandalf slash der Fremde und Nori und Poppy. Und die drei sind auf jeden Fall in Gefahr. Was macht Halbrand aka Sauron denn so? Er kriegt ein tolles Opening, wo seine Origin-Geschichte erzählt wird, dazu später auch mehr. Er ist als König der Südlande zurückgekehrt und diese Südlande haben sich ja inzwischen in Mordor verwandelt und werden von Orks bewohnt. Und hier muss sich Halbrand dem neuen Herrn von Mordor stellen, und zwar Ada. Er wird von Ada gefoltert, weil er ihm versprochen hat zu sagen, wo Sauron ist. Also er ist es ja selbst, aber er macht da so ein kleines Versteckspiel und sagt ihm, er wisse, wo er sich aufhält. Und geht dann auch einen Deal mit Ada ein, dass er für ihn Sauron ausfindig macht und dafür dann nach Eregion geht, während Ada im Gegenzug die Südländer entlässt, die er dann versklavt hat nach der Schlacht in der ersten Staffel. Mhm. Durin chillt wie immer in Khazad-dûm. Die haben aber jetzt ein kleines Problem, die Zwerge in Khazad-dûm. Nicht nur der Balrog, der ist anscheinend ja auch noch da, den haben wir jetzt irgendwo noch nicht gesehen. Der kann man nicht vor. Der chillt da noch, der macht noch Mittagsschlaf. Aber die Lichtschächte werden verschüttet und in Khazad-dûm wird es dunkel. Das heißt, kein Ackerbau, die Menschen sind am Rande des Hungers, aber es gibt Zwerge. Ja noch. Ach so, oh sorry, die Zwerge. So, ich habe dich angeguckt, ich war so, du bist ein Mensch, ich sage Mensch. Und das heißt, man muss auf die Getreidereserven der Krone, also der Zwergenkrone zurückgreifen. Nichts hilft, noch nicht mal Disas Gesang, also sie besingt ja diesen Berg, das ist ja ihre Fähigkeit. Sie macht es noch schlimmer. Sie macht es eher noch schlimmer. Und deshalb gehen die Zwerge sehr verzweifelt einen Deal mit Celebrimbor und Annatar ein. Denn die sieben Ringe der Macht für die Zwergenkönige könnten ihnen helfen, den Berg zu heilen. Wir lernen auch Na'vi kennen. Das ist ja auch eine sehr berühmte Figur, ja, die ja zusammen mit Celebrimbor die Türen von Moria gemacht hat. Ja. Und anscheinend auch ein Berater von Durin dem Dritten ist. Eine weitere Figur ist Isildur. Er ist nicht tot. Was? Wir müssen noch zwei Folgen drauf warten oder drei Folgen. In der dritten Folge wurde er erst wieder gezeigt. Das war wie mit Jon Snow damals. Ich war wirklich on the edge of my seat. Ich dachte die ganze Zeit so, ist Isildur tot oder nicht? Aber er ist zwar im Leben, muss aber jetzt aus Mordor fliehen. Vorbei an allen bekannten Stationen aus den Herr der Ringe-Teilen trifft er unterwegs auf eine potenzielle Liebe namens Estrid. Die hat aber Ada die Treue geschworen, kriegen wir mit. Und das könnte auf jeden Fall noch Konsequenzen haben. Er teamt ab mit Theo, um sein Pferd Beric zu retten. Beric hat wahrscheinlich den krassesten Hintertritt in ganz Mittelerde. Ich bin mir sicher, er könnte Sauron besiegen. Und die drei sind auf jeden Fall jetzt ein Team. Elendil und Miriel sind im Númenor. Númenor trauert, denn König Tar-Palantir ist tot. Und die Thronfolgerin Myriel hat aber nicht unbedingt Zeit zu trauern, denn Pharazôn, der Kanzler, intrigiert hinter ihrem Rücken und am Ende kommt es sogar zu einem Coup d'État. Das heißt, er ist vermutlich der neue König von Númenor. Und das ist alles auch deswegen, weil Myriel vom Volk ein bisschen in Ungnade gefallen ist, weil sie ganz, ganz viele Soldaten von Númenor in den Krieg geschickt hat. Und da gibt es ja sowieso diese beiden Fraktionen, die den Elben wohlgesonnen sind und eher nicht so. Das ist alles etwas, was wir auch schon in der ersten Staffel erklärt haben. Genau, und daran ein wesentlicher Bestandteil dieses Coup d'Etats war auch Eärien, die Tochter von Elendil. Da bin ich schon gespannt, was du zu sagen hast. Sie hat nämlich den Palantir in Miriels Besitz gefunden und sie öffentlich beschuldigt, einen Elbengegenstand verwendet zu haben. Wir sind sowas von gespannt, wie es damit weitergeht. Arondir und Theo sind dann die letzten beiden. Die sind nämlich anscheinend hinter den Kulissen auch in Pelagia angekommen. Pelagie kennen wir ja auch aus Herr der Ringe. Das ist ja auch im dritten Zeitalter eine wichtige Handelsstadt immer noch im Süden von Gondor. Man sieht nur einmal kurz brennen im Film. Ja, und Aragorn ist ja so sauer, dass sie so zerstört wurde. Das ist auch in so einem Nebensatz. Sehr traurig, oder? Ach so. Ja, ja. Er ist so devastated. Ja. Dann sieht man nochmal, wie wichtig Pelagie auch noch im dritten Zeitalter war. Dass sogar Aragorn drum weinen muss. Wirklich. Es ist aber auch. Hat der große Theo gelebt? Oh Gott. Ich glaube, er würde eher Arondir kennen, wahrscheinlich. Obwohl, ich glaube, Theo, er wird auch nochmal. Theo wird, glaube ich, Großes schaffen. Theo ist Aragorn. Theo ist Aragorn. Oh Gott, das ist ja so schlimm. Es gibt neue Bedrohungen am Horizont, denn wilde Menschen, also Abtrünnige, die Arda die Treue geschworen haben, die überfallen immer wieder die Leute von Pelagie. Und Theo möchte auch nach dem Tod von seiner Mutter Bronwyn nichts mehr mit Arondir zu tun haben. Sie starb anscheinend an den Auswirkungen des Orkfalls. Die starb offscreen. Ja, ja, da muss man ja zu sagen, ja, da reden wir gleich noch gleich drüber. Ja. Das war's. Ich hoffe, das war entertaining. Die kurze Zusammenfassung von den ersten drei Folgen. Das war eine Mini-Folgenbesprechung jetzt, die ich mit mir selbst gemacht habe. Können wir jetzt aufhören, ne? Ja, naja, genau, alles gesagt. Für die zweite Staffel waren als Showrunner wieder Patrick McKay und J.D. Payne am Start, schon wie in der ersten Staffel. Und in den ersten drei Folgen hat vor allem Charlotte Brandström Regie geführt, in den zwei letzten dann auch noch mit Louise Hopper zusammen. Und Charlotte Brandström, die kennen wir schon aus der ersten Staffel, die hat Folge 6 und 7 inszeniert, The Eye und Udun. Und Udun war meine persönliche Lieblingsfolge in der letzten Staffel. Aber sie hat übrigens auch Folgen von Shogun inszeniert. Gutes Zeichen. Ich mochte Shogun sehr, deswegen. Louise Hopper auf der anderen Seite, die hat an The Sandman gearbeitet und an The Witcher. Okay, nicht unbedingt zwei Goldstücke des Serienhimmels, aber ich bin mir sicher, mit den drei Folgen hat sie ja was Gutes erschaffen. Auf jeden Fall. Und genau, dann würde ich sagen, wir folgen jetzt. Im Folgenden reden wir über die stärksten und schlechtesten Momente in der zweiten Staffel. Aber vielleicht das wird so ein bisschen wie ein Best-of aus, aus drei Folgenbesprechungen, so alles so herunter gedampft, Was war das denn? Destilliert. Also. Und das Beste destilliert aus den Folgenbesprechungen. Und zum Abschluss gibt es dann noch ein Fazit, einen Ausblick auf die kommenden Folgen. Und was wolltest du jetzt gerade noch sagen? Ich wollte noch kurz einfügen, dass es ja neue Figuren gibt oder neue Schauspieler Schauspielerinnen. Das können wir auch noch mal kurz abgreifen. Also es ist nämlich so, dass Joseph Morwell ja als Arda ersetzt wurde. Und zwar von Sam Hazeldine. Der spielte auch in der zweiten Staffel von The Witcher mit. Oder auch in The Last Duel von Ridley Scott. Ach, wen hatte der gespielt in der zweiten Staffel? Weißt du das gerade? Ich habe das irgendwie nachgeguckt. Name, ich glaube, das war so ein Elf Charakter. Guck es gerne nochmal nach. Ich hasse die Elfen in The Witcher. Ich bin mir nicht sicher. Und die Schauspielerin Nazanin Bunyadi, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, die Bronwyn gespielt hat, die hat nämlich auch vorher auf Instagram bekannt gegeben, dass sie nicht zurückkehren wird. Hast du es herausgefunden? Der spielt Eredin. Oh, okay. Den großen Antagonisten. Ups, wirklich? Ja. Nein. Doch. Zeig mal. The Witcher, Blood Origin. Moment. Ach so, aber dann ist es ja, oh Gott, ist der noch schlimmer. hier steht Eredin, ja. Okay, krass. Sam Hazeldine anscheinend ein Typ, der sehr seine Gestalt wandeln kann. Er spielt Bösewichte, ja. Das ist sein Ding. Macht er auch ganz gut. Ich vermisse Joseph Marvel ein bisschen. Ich liebe Joseph Marvels Performance in der ersten Staffel. Später dazu mehr. Auf jeden Fall war ich gerade am sagen, dass Nazanin Bonyadi bekannt gegeben hat, dass sie als Bronwyn aufhört und dass sie sich jetzt anderen Dingen zuwenden will, also Aktivismus eher als Schauspielerei. Und das hat die Serie jetzt aus produktionstechnischen Gründen, musste sie irgendwie damit umgehen. Und deswegen merkt man ja auch, dass jetzt der Tod von Bronwyn etwas einen aus der Diegese reißt, finde ich persönlich, aus der Immersion, weil man denkt sich so, hä, also sie wurde doch gerettet und jetzt ist sie doch gestorben. Ja, dann lass doch uns doch jetzt direkt schon drüber reden. Ich fand nämlich, das war, ich wusste zuerst nicht, ob ich das so bold finde, diese Entscheidung, dass die jetzt einfach so offscreen getötet wurde, dass man nicht mal mehr ihr Gesicht sieht, sondern dass sie in dieses Päckchen eingewickelt wurde und dann direkt verbrannt wurde. Oder ob ich es lahm finde, aber ich finde es dann doch, ich fand es doch immer ein bisschen traurig, dass das passiert ist. Weil, ich meine, sie haben es okay erklärt, dass dieser Pfeil, der sie getroffen hat in der ersten Staffel, dass der dann die Wunde infiziert hat und dann ist sie gestorben. Ja, ich fand es eher gut, weil sie wurde ja auch noch damit so quasi so ein bisschen gequält, weil die Wunde so kauterisiert wurde mit so einem heißen Eisen. Ja, total. Ich dachte auch erst so, oh, okay, was ist jetzt los? Ich habe aber auch erwartet, dass sie ja dann nicht mehr mitspielt. Deswegen habe ich mich schon gefragt, wie sie es lösen werden. Ja. Ich dachte, vielleicht hätten sie noch mal kurz an Set bringen können für so ein, zwei letzte Momente. Das hätte ich besser gefunden, wenn sie eher Ende der ersten Folge gestorben wäre oder so. Wenn Theo so ein Foto von ihr anschaut und so wehmütig guckt. So ein Polaroid. Ja, geschossen in den Südlanden. Nee, ich habe dann aber gedacht, das ist ganz spannend zu zeigen, ja, so Menschen sind halt sehr verletzlich und dass sie ja auch gegen so eine Übermacht wie die Orks, dass das Folgen davon trägt. Und ich finde es auch spannend, was das jetzt mit Theo macht. Ja. Und auch mit Aaron dir. Ich finde, die Figuren haben jetzt eine vielversprechende Entwicklung bekommen. Und dafür musste leider Bronwyn dran glauben. Das ist schade, aber. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass mich Bronwyn in der ersten Staffel so ein bisschen kalt gelassen hat. Das war ja auch eine der Figuren, die für die Serie erfunden wurden. Und die diese Liebesgeschichte hat mit Arondir. Aber das hat mich in der kompletten ersten Staffel so gar nicht überzeugt. Ich fand sie als Figur jetzt nicht so interessant. Und deshalb hat mich ihr Tod auch so ein bisschen kalt gelassen. Ah, okay. Nee, mich nicht. Also ich mochte schon ihre Rolle. Also sie war so ein bisschen das Herz, finde ich, von diesem Storystrang. Ich finde jetzt, sie fällt weg und jetzt ist so ein bisschen Estrid vielleicht der Ersatz. Als ja, so vor allem, sie sieht ja auch so ein bisschen aus wie sie, ne? Ja, genau, so als Love Interest von Isildur aber jetzt. Bin ich aber gespannt, weil sie ja noch mal mehr jetzt spannender ist vielleicht, weil sie ja so eine Art Dunkelheit in sich trägt. Ja. Wer weiß. Wir sind jetzt noch bei den Schauspielern, aber reden jetzt schon direkt über die stärksten und schwächsten Momente. Wollen wir direkt mal anfangen mit den stärksten Momenten? Ja, willst du? Hast du schon was im Blick oder soll ich anfangen? Hast du das strukturiert? Weil ich habe einfach nur drauf losgeschrieben. Ich habe einfach auch so random rein alles mögliche aufgelistet. Ich habe jetzt kein Ranking. Das ist der allerstärkste Moment von allen und das ist der allerschwächste Moment. Ich habe das einfach wild durcheinander. Mhm. Ich auch, das passt, das trifft sich gut. Ich habe als erstes mir aufgeschrieben, der Konflikt zwischen Galadriel und Elrond in Lindon. Als schwächster Moment? Nein, als stärkster Moment. Ich fand, dass mir diese Dynamik zwischen den beiden mega gut gefallen hat und die Tatsache, dass Elrond dagegen ist. Also ich mochte, dass sich da diese Parteien aufspalten innerhalb der Elben. Und ich habe mir jetzt auch aufgefallen, dass sie viel mehr Sindarin sprechen, wie noch in der ersten Staffel. Und auch Black Speech zum Beispiel oder auch Kustul, also von den Zwergen, das wird so viel mehr verwendet. Und das ist mir positiv aufgefallen. Da haben sie sich vielleicht von House of the Dragon ein bisschen was abgeguckt mit dem Valyrisch. Ja. Und dieses Dilemma ist jetzt spannend, weil ich bin so auch am Überlegen, ob dann Elrond jetzt mit Galadriel noch mal mehr aneinander rasselt, weil er ja jetzt diese Gruppe anleitet, um nach Eregion zu fahren. Und das ist ja auch für Galadriel fuchst sie ja total, weil sie ja die nördlichen Armeen befehligt. Genau, und so. Sie ist die Military-Frau. Er ist ja nur der Herold. Eben, und das, finde ich, addiert voll viel zu deren Beziehung. Und das finde ich richtig cool. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch diese Szene gerade direkt am Anfang, also nach diesem Flashback von Sauron, Halbrand, was auch immer, diese Szene, wo sie direkt zur Rede gestellt wird, auch von Gil Gallard, wo sie nicht irgendwie so kurz, nicht um den heißen Brei herumreden kann, sondern er sagt ihr so, du sagst jetzt, wer ist dieser Halbrand? Und dass sich, ne, diese, du hast ja gesagt, dass sich innerhalb der Elben, dass es auch so verschiedene Strömungen gibt, aber dass du zum Beispiel jetzt auch, ich meine, Galadriel ist ja in Ungnade gefallen und dass selbst Gil Gallard, der eigentlich auch so komplett gegen Galadriel sein sollte, auch so ein bisschen wissen will, was hat's mit diesem Ring auf sich? Ich meine, er hat ja auch viele Ringe an. Vielleicht ist er einfach nur so dran interessiert. Hast du auch in dem Moment gedacht, boah, der ist ja ein richtiger hier, ja, so Regisseur-Model. Ja, voll. Also zum Glück ist noch ein Finger frei für den Elbenring. Und dass er sich dann halt auch noch auf die Seite von Galadriel stellt und gegen Elrond, der so der Einzige ist, der quasi so gerade vernünftig ist bei den Elben. Und ich fand's auch toll, wie er das gespielt hat. Also wie pisst Elrond am Ende dann auch war. Ja, ich finde das mega spannend und alle Szenen mit Círdan, also ich muss wirklich sagen, ich glaube Ben Daniels heißt der Schauspieler, ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben, der macht das echt, ja, Ben Daniels, boah, ich fand das so, der hatte so eine Gravitas, die mir so mega, die mir auch gefehlt hat in der ersten Staffel bei Elben. Diese Ruhe. Oh, und irgendwie ist das so cool, weil so sein Dialog mit Elrond auch, als er ihm zeigt, dass ja Schönheit auch irgendwie was Böses innehaben kann und dass das nicht weniger schön macht. Das war auch einer meiner Highlight-Momente, um jetzt direkt noch einen neuen zu sagen. Weil ich finde, das inkludiert ja auch ein bisschen diese Mithril-Origin-Geschichte, dass ja auch innerhalb von, das ist ja auch eine Origin-Geschichte von Rings of Power, die dafür extra kreiert wurde, das hast du ja eben schon erwähnt. Und da wird ja erzählt, dass Mithril entstanden ist aus so dem Licht eines Elben und der Dunkelheit eines Balrogs, also dass halt in diesem Material selbst Böses und Gutes weilt. Und das, finde ich, hat so was Ur-Tolkien-mäßiges. Obwohl das nicht von Tolkien selbst stammt, finde ich, hat das so was von diesem, große Kreationen. Also egal, ob es so die Silmaril sind von Feanor oder jetzt eben die Ringe der Macht, dass es ja auch was hat, was einen so ins Böse ziehen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, das war ja auch so das Konzept der ersten Staffel, dass Galadriel eben so beide Seiten abgreift und dass ihr Bruder quasi gesagt hat, du musst die Dunkelheit berühren, dass du, keine Ahnung, dass der Stein nicht untergeht. So ungefähr. Und das fand ich gut umgesetzt. Ja. Und ich fand Morfydd Clarks Schauspiel in der Szene, in der sie sagt, wer Sauron ist, fand ich sehr gut. Also ich finde, ihre Figur ist viel interessanter als in der ersten Staffel. Und ich finde, auch ihr Schauspiel hat sich verbessert im Vergleich. Ich mochte auch, das ist jetzt ein kleines Detail, ich stimme dir dazu, dass ihre Haare geflochten waren, weil das ist ja auch immer in den Büchern so ein Ding, dass sie gesagt wird, also sie wird immer beschrieben mit so einer geflochtenen Krone und das fand ich dann ein nicer Augenzwinker an alle Buchfans. Ja. Und noch eine Kleinigkeit, die ich auch sehr cool fand, war, als Gil Gallard geflucht hat, so quasi so, Motherfucker, so auf Sindarin halt. Ja, voll. Das war auch, das meine ich nämlich mit dieser Nutzung von Sindarin, dass es sich so ein bisschen mehr real anfühlt, weil das ist ja eh komisch, dass sie überhaupt Englisch sprechen. Ja, okay. Soll ich dann mal zu einem nächsten Punkt kommen? Schieß los. Ich guck mal gerade rein. Jetzt haben wir einen starken Moment gehabt, dann würde ich jetzt mal wieder zu einem schwächeren Moment kommen. Und zwar bleiben wir bei den Elben. Ich habe diesen Punkt mal genannt, Galadriel ist egoistisch. Im Finale von der ersten Staffel hebt sie ja einen Elbenring auf und steckt sie sich an den Finger. Und wer hat ihr das eigentlich erlaubt und warum sagt da Gil Gallard nichts dagegen, dass sie plötzlich jetzt so eine Persona non grata, dass sie einfach so einen Elbenring anstecken darf und dass sie ihn behalten darf? Also in den Büchern wird es ja ganz anders erzählt, da ist das ja auch nicht so ausführlich erzählt, sondern da sind die Elben halt so alle gut, sage ich jetzt einfach mal. Und die verteilen halt die Ringe so und Galadriel ist halt schon eine weise Elbin und hat Eregion gegründet und gründet im zweiten Zeitalter ja auch noch Lothlorien oder wird halt die Herrin davon. Und hier in der Serie ist ja, wie gesagt, die sollte ja eigentlich in Valinor sein, aber ist jetzt hier und schnappt sich dann auch noch einen Ring der Macht. Also ich bin sehr begeistert von den ersten drei Folgen und das ist jetzt auch nur so ein ganz, also bei den Schwachmomenten, das ist jetzt nicht so was mich ultra krass aufregt, das ist mir nur so aufgefallen. Aber ist sie nicht gerade irgendwie unten durch bei allen, aber darf jetzt plötzlich den Ring behalten? Ich vermute, sie mussten das ja irgendwie lösen, dass Galadriel einen Ring kriegt. Und ich habe mir dann am Ende gedacht, gut, das ist jetzt so der ist so runtergefallen und dann hat sie den halt so aufgehoben und dann hat halt niemand was dagegen gesagt. Der Ring hat zu ihr gefunden. So, nach dem Motto. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass Rings of Power in dieses Schicksal und Ding spielt, was ja auch dann von Círdan vorher symbolisiert wird, weil er ja dann auf diesem Boot ist und dann kommt ja diese Welle und dann lässt er diesen Beutel fallen und das heißt, er kann diese Ringe nicht zerstören und bestimmt so Ulmo, der Waler des Meeres, sagt so, nein, ihr müsst sie nehmen, sonst, ja genau. Doch wichtig. Vielleicht ist das auch eher nur seine POV, vielleicht war er auch einfach nur gierig. Und ja, genau. Und ich meine, dieses mit dem Schicksal, wo der Ring halt, ne, das ist ja auch so diese Szene, wie der Ring so über diese Treppenstufen so runterfliegt, das sieht ja ähnlich aus wie in Die Gefährten. Stimmt. Wie der eine Ring dann quasi von Gollum, also wie der da runterfällt, diesen Felsen, und wie Bilbo ihn dann findet. Ja, und das war ja dann doch eine nette Referenz. Ich habe am Ende gedacht, ja, es war halt eher der Fehler, dann sich nicht zu überlegen, wie man das dann löst. Ich finde, man hätte es dann eben besser schreiben können, dass sie dann vielleicht sich erstmal redeemen muss bei Gil-galad, um dann den Ring zu kriegen oder so. Oder einfach nur so ein Satz, der Ring hatte ich ausgewählt. Oder das. Gut, wollen wir dann, soll ich das entgegnen mit einem positiven Moment? Ja, ich will aber auch mal einen positiven, ich will nicht nur negativen. Okay, nee, dann mach du auch einen positiven weiter und dann gehe ich gleich auf die negativen ein. Okay. Dann mache ich einen ganz kurzen nur, einen starken Moment. Ich fand diese, ich sag mal, rote Vision von Galadriel, wo sie auf Celebrimbor trifft, die fand ich extrem gut gemacht. Ja. Also ich hatte auch richtig Gänsehaut, wie er von diesen komischen Wurzeln so gefesselt wird und plötzlich auch irgendwie so. Das waren ja wie so Spitzen, ne? So Eisspitzen. Aus dem rausschießen und dass er ihr quasi auch so vorwirft, dass sie dran schuld ist. Ja. Mit dem ganzen Ring, dass die geschmiedet wurden, dass so quasi das Ganze, was jetzt passieren wird, dass das alles so auf ihrer Schulter lastet. Ich mochte auch diese Visionen von den beiden. Also Gil-galad redet ja auch später noch über so White Towers, wo so dunkle Wolken. Ich war so, das ist wie das Team. Ja, genau. Das ja. ist das dritte Zeitalter. Ich war auch so cool. Also das war so ein Moment, wo ich auch so Gänsehaut hatte. Wir sind so Fanboys. Wir sind so, ja, oh mein Gott. Okay. Ich würde gerne mit dem Jonas und der Xenia von vor 2 Jahren sprechen. Ja, voll. Da hatten wir noch so graue Haare. Und ne, so, ich meine, es kommen immer noch 5 Folgen, da kann noch viel passieren. Aber ich bleibe vorsichtig optimistisch. Jetzt bin ich wieder pessimistisch, weil ich habe hier einen schwachen Moment dabei. Also, wir müssen über diesen ganzen Prolog reden. Mit diesem Prolog, da bin ich gespannt. Mit Heilbronn und Sauron. Ich war da so zwiegespalten. Ich habe da sehr viel, ich habe das bei stärksten Momente eher eingeordnet. Hast du bei stärkste, okay. Ja. Ich muss sagen, mir hat es nicht so gefallen. Also, reden mal kurz drüber. Also, es geht ja um Sauron und wie er nach dem oder Ende des ersten Zeitalters, Anfang des zweiten Zeitalters von Arda und den Orks seine körperliche Hülle sozusagen getötet wurde und er dann zu Heilbrand wird und auf Galadriel trifft. Und ich muss. Du meinst, wie er eine Mischung ist aus dem T-1000 und The Thing? Ja, ja, erstens. Da ist mein erster Kritikpunkt. Ich fand das da, ich weiß, das jetzt vielleicht auch meckern, irgendwie so Kleinigkeiten herausstellen, aber ich fand das halt irgendwie so Venom-mäßig aus und ich muss sagen, das verbinde ich irgendwie nicht so richtig mit Herr der Ringe oder Mittelerde. Ich fand vom Look her, hat mich das eher an so Marvel-Filme erinnert und ich mochte dann das Design, glaube ich, einfach nicht von Saurons wahrer Gestalt. Ja, ich muss sagen, ich war so vom Design auch nicht so 100% überzeugt, aber ich mochte, wie es sich fortbewegt hat. Also ich finde auch nicht, das hat auch nicht sowas von Herr der Ringe. Das ist mir auch zu Marvel-y, zum Beispiel auch wie diese Explosion, wie Sauron erstmal so explodiert in dieser Eisexplosion. Das sah auch sehr so Marvel-y aus. Und also hat er die Forodrith erschaffen? Also die Frochel-Region? Vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob Rings of Power das jetzt erzählen wollte. So ein bisschen. Aber ja, ich finde es auch geil, was wir für Theorien hatten in der Trailer-Analyse, was das jetzt sein ja, könnte. Voll. Aber ist dass das Sauron ist, hätte ich niemals gedacht. Ach so, du meinst das Monster, ja. Das Monster, ja, das kam ja auch im allerersten Teaser vor. Ja, das fand ich auch sehr wild. Ich fand, das ist jetzt auch vielleicht eine Kleinigkeit, aber er sackt das Leben von dieser alten Frau aus und wird dann zu so einem heißen Typen, das habe ich auch verstanden. Weil, dann zeig uns doch einfach, dass Heilbrand da sitzt, also so einfach so ein random Dude. Ja, das wäre viel besser gewesen. Genau, so eine alte Frau und dann ist er plötzlich so sexy, also so, das verstehe ich gar nicht. Ich fand das auch, das hätte so erzählerisch einen größeren Impact gehabt, wenn er dann plötzlich so die Person quasi so übernimmt und dann, ne, dass diese Person gar nicht mehr so, dass die, so ein bisschen wie bei Being John Malkovich, dass die eigentlich, dass sie vielleicht nur noch so im Hinterkopf irgendwo ist und nur noch zugucken kann, was er macht. Also ich finde, das hat ja so eine viel höhere Tragweite, wenn du jemanden, die seine Persönlichkeit klaust. Ja, und da habe ich dann auch mir aufgeschrieben, wie ich das besser gefunden hätte. Nämlich, wenn wir begonnen hätten mit Heilbrand, also dem richtigen Heilbrand. Ja. Einfach so einem random Dude und man zeigt irgendwie so einen Teil von seinem Alltag und seinem Tag. Und dann kriegt man so ein Gefühl von, das ist wirklich eine Person und die hat so ein Leben. Und dann kommt nämlich Sauron um die Ecke und übermannt ihn einfach. Ja, und stiehlt ihm quasi so sein Leben. Seine Identität. Reißt ihn aus seiner Familie. Voll. Ja. Und das war sehr underwhelming für mich persönlich. Ich mochte auch, dass Saurons gute Seite gezeigt wurde in diesem Teil, der danach kam. Das habe ich auch bei den positiven Sachen mir vermerkt, dass es so ein bisschen darum ging, ne, irgendwie Elrond hat ja auch mal in den Büchern gesagt, selbst Sauron war nicht immer böse und bevor er so zu Sauron wurde und Morgoths Diener war er ja auch noch bei Aule, das ist so ein anderer Valar, ne, der Valar der Schmiedekunst, der die Zwerge erschaffen hat, da war er ja auch ein Lehrling und war ja auch nicht von Anfang an böse und so und deswegen, ich war auch dann kurz so, das wurde auch schnell abgefertigt, dass er sich dann wieder für die böse Seite entschieden hat, das war so ein bisschen... Das ging sehr schnell. Ja, er war halt so, okay. Nö. Ja, ich stech dir ein Messer in den Rücken und ich bin dann auch so dieses Seemonster, also eigentlich dafür verantwortlich, dass Sauron noch mal böse geworden ist. Weil er war ja kurz davor stimmt. eigentlich, sich vielleicht gut zu werden. Entscheiden. Ja. Das wurde ja auch in der ersten Staffel erzählt, mit dass Morgoth die Silmaril gesehen hat und so verzaubert war und dann nur, weil er die Spiegelung von sich selber gesehen hat, dann plötzlich wieder böse wurde. Finde ich an sich cool, das mal zu erforschen. Ging mir aber alles ein bisschen zu schnell und abgehackt. Warum hat sich Sauron nicht in eine Maus verwandelt? Stimmt. Oder in einen Tausendfüßler. Ja, oder in eine Schlange. Ja. Ich fand es auch so ein bisschen witzig, wie viel Glibber von ihm da runtergeflossen ist. Das hat er nicht mehr aufgehört. Ja, und da muss ich auch sagen, da würden Leute sich bestimmt mit mir streiten jetzt drüber. Aber ich mochte nicht, dass er so leicht von den Orks überfallen werden konnte. Ich weiß, das waren arschviele Orks und da war ja auch noch vorher diese Krone involviert. Aber ich will nur mal kurz sagen, dass ja auch in dem ersten Zeitalter Lúthien zusammen mit Huon, also so diesem riesigen Hund, ihn nur so mit ihren magischen Fähigkeiten, weil sie ja auch Teil Maia war, überrumpeln konnte. Und er ja auch immer noch ein Maia ist. Und ich finde, das macht ihn sehr, vermenschlicht ihn ja sehr. Und dieser ganze Storystrang führt ja dazu, dass durch Heilbrand Sauron gar nicht mehr so unheilvoll ist oder so, dass man wirklich Angst vor ihm hat vielleicht. Also man kann es vielleicht so erklären, ich meine, die Bösen haben gerade verloren und deshalb ist generell so dann auch die Macht des Bösen ist geringer. Mhm. Sauron hat vielleicht gar nicht mehr so diese Stärke, jetzt wo sein Meister quasi getötet wurde. Könnte man natürlich auch so sehen. Ja, das stimmt. Also sehe ich auch ein, dass das jetzt definitiv, dass man darüber debattieren kann, aber ja, ich fand das nicht so gut umgesetzt. Ja. Generell fand ich es aber eine gute Idee, dass die Serie mit so einem Paukenschlag beginnt, dass wir erstmal so ein Flashback haben. Ich meine, das gab es ja zum Beispiel auch schon bei Die Rückkehr des Königs, wo wir diesen Flashback haben zu, wie ist eigentlich Gollum entstanden. Stimmt. Und wahrscheinlich war das auch so ein bisschen so die Intention, sowas. Ne? Die bedienen sich ja sehr oft so in auch so kleineren Sachen, manchmal bei größeren Sachen von der Peter Jackson Trilogie. Und ich fand es generell die Inszenierung dann, wie er erstochen wird, so dieser Cäsar-Moment, wie dann tausende Orks auf ihn einstechen, er trotzdem die noch irgendwie zurück kämpfen kann, teilweise, aber es sind halt so viele, dass sie ihn übermannen. Das fand ich schon cool gemacht, aber so, es hätte halt alles noch so ein bisschen cooler sein können. Andererseits, ich weiß halt auch nicht, wie man das erzählt hätte, wie er dann gestorben ist. Also, ne, wie er sich dann wieder so regeneriert hat, wie man das anders hätte erzählen können. Ich meine, ich glaube, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass da vielleicht irgendwie was Magiemäßiges, so dunkle, so aus dieser unsichtbaren Welt, dass das so teilweise nochmal aufgegriffen werden würde, weil das war ja auch der Grund, wieso die Orks sich gegen ihn gewandt haben, weil er ja auch diese Experimente gemacht hat. Ja, böse war zu denen. Ja, genau, und weil er kein guter Papa war. Deswegen ist ja Arda überhaupt erst am Rebellieren gewesen. Das war ja dieser Durnost-Festung oben im Norden. Und ich finde, das hätte man ja noch ein bisschen miterzählen können. Und so, finde ich, wirkt es für mich einfach ein bisschen random. Aber ich sehe auch ein, dass ich an sich habe ich mich auch gefreut, dass wir mehr über ihn erfahren oder generell. Dass sie sich halt auch die Zeit genommen haben. Das war so eine Viertelstunde. Das stimmt. Ja. Ja, nochmal was anderes zu sehen. Und ich fand dann auch, das wird dann alles abgehandelt. Dann gibt es diesen Title Drop zu The Lord of the Rings, The Rings of Power. Und die Musik da, ich fand, das war ein richtig krasses Herr der Ringe-Feeling. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich fand, das war viel geiler als der Vorspann überhaupt. Weil ich war so, oh mein Gott, wieso machen wir das nicht immer so mit diesem Titel, dieser Titeleinblendung, die hätte mir voll gereicht. Ja. Weil das Intro, ich bin nicht so ein Riesenfan vom Intro. Ich auch nicht. Und ganz ehrlich, ich bin inzwischen, die Musik zum Intro hat ja Howard Shore komponiert, also der Mann, der auch die Hobbit und die Herr der Ringe-Trilogie komponiert hat. Und der Rest des Soundtracks ist ja von Bear McCreary. Mhm. Bear McCreary, wie auch immer. Und ich muss sagen, ich finde die Musik des Intros, ich finde die gar nicht so geil inzwischen. Ich finde das, was Bear McCreary gemacht hat, viel geiler. Ich finde das auch richtig geil. Ich habe mir den Soundtrack von der ersten Staffel, also über die zwei Jahre hinweg, immer gegeben bei Lern-Sessions. Ja, ich finde den richtig gut. Ich mag das Half-Foot-Theme sehr, sehr gerne. Und jetzt auch diese Staffel wieder überzeugt er mit sehr kreativen Ideen. Ja. Da kann ich auch einen positiven Moment sagen. Der Troll, Dammrott, ja, wie er genannt wird, der wurde ja auch eingeführt mit einem neuen Motiv für ihn extra komponiert von Bear McCreary und einer Heavy-Metal-Band. Also da haben Heavy-Metal-Leute was eingeschrien. Heavy-Metal-Leute, man kennt sie. Man trifft sie auf Festivals. Und das hat komisch gut gepasst. Komisch gut gepasst. Zu einem Troll. Ja, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass es cool ist, so ein Flashback zu haben, aber wie er dann umgesetzt wurde, hätte man noch ein bisschen besser hinbekommen können. Ich glaube, ich war auch am Anfang. Aber ich, ist das bei dir Meckern auf hohem Niveau oder bist du schon so? Ich hätte mir schon ein bisschen gewünscht, dass es anders umgesetzt werden würde. Es war als erstes dann. Es war dann, aber auch nicht schlimm. Ne? Es war nicht schlimm. Ja. Es war nicht schlimm. Nein, also ich mochte auch, dass sie es überhaupt gemacht haben. Und dann, ja, ich hatte einfach ein bisschen Probleme mit dem Wie, aber danach war ich ja wieder sehr dabei. Es war ja direkt der Anfang und dann musste ich erstmal kurz schlucken, aber dann hatte ich viel positive Punkte noch, weil, darf ich dann auch noch mal einen positiven sagen und dann machst du noch mal einen gerne. Okay, sorry, dann rede ich so viel, aber wir können ja gemeinsam drüber sprechen. Wir können gleichzeitig sprechen. Lass uns gleichzeitig über Runen sprechen. Runen? Ich mochte den Runen-Storystrang sehr gerne. Diese Etablierung von diesem dunklen Zauberer. Der wirklich auch dunkler Zauberer genannt wird. Ja, das war ein bisschen cheesy ist in den Untertiteln bei uns. Aber ich mag dieses Mysterium rund um ihn. Also ich bin total gespannt, wie sich das entwickeln wird und wie er wirklich dann zu Sauron zum Beispiel jetzt steht und zu den Elben. Also offensichtlich ist er irgendwie dunkel und böse. Aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass er nicht ganz böse ist. Also meine Theorie ist eben, dass er einer der blauen Zauberer ist, weil wir haben ja von Tolkien nicht so viel über sie erfahren. Alatar und Palando heißen die. Außer, dass die in den Osten gezogen sind, dass nie jemand wieder ein Wort von denen gehört hat. Genau. Und was ja auch spannend wäre oder cool wäre, wenn jetzt zum Beispiel zwei blaue Zauberer einfach abgebildet werden. Und zwar auf der einen Seite ein guter Zauberer im Sinne von der hellblaue und der dunkelblaue. Der hellblaue und der dunkelblaue. Und es ist ja gar nicht um Gandalf oder viele haben ja auch gesagt im Trailer schon, das sieht aus wie Saruman, also dieser böse Zauberer. Ja. Einfach nur, weil sein Stab so ähnlich aussieht und er halt einfach so einen ähnlichen Bart hat. Aber ich gehe davon aus, dass es sich hier um Alatar oder Palando handelt. Ja. Und die Sets waren sehr cool auch in Runen. Ja. Und ich mochte. Das Art-Design ist ziemlich cool. Die Atmosphäre, ja, genau. Ja. Und ich find, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Kieran Hinz ist ein extrem guter Schauspieler. Und ich habe es auch schon in meinem anderen Video gesagt. Dieser Typ hat jetzt in den krassesten Fantasy-Franchises mitgespielt. Stimmt. Der hat hier Aberforth Dumbledore in Harry Potter gespielt. Er hat The King Beyond the Wall, Mance Rayder in Game of Thrones gespielt. Und jetzt hier Dark Wizard. Ich bin richtig gespannt darauf, was er zu Rings of Power. Ja, ich finde, er hat eine richtig krasse Leinwandpräsenz und der auch seine Stimme ist so sehr markant. Mhm. Und ich finde, er bringt. Also manche Schauspieler merkt man halt so, das ist halt so ein Gott-Tier-Schauspieler. Goat. Und andere sind halt so okay Schauspieler. Und ich finde, er bringt, der hebt die Serie noch so ein bisschen weiter nach oben. So qualitativ. Ja, ja, er ist so einnehmend. Ich finde auch die Szenen mit ihm jetzt schon haben mich überzeugt. Und ich mochte, auch wenn wir jetzt schon bei dem Rune-Story-Strang sind, einen bestimmten Moment mit dem Fremden oder dem Zauberer, ich weiß nicht, wie wir ihn jetzt nennen wollen, und Nori. Ich finde, Meteormann war eigentlich schon mit der geilsten Name. Okay, nennen wir ihn konsequent immer noch Meteormann. Ja. Darf ich raten, was das für eine Szene ist? Weil vielleicht ist es die gleiche. Meinst du die Lagerfeuerszene zwischen den beiden? Oh mein Gott, krass, dass du die auch aufgeschrieben hast. Die hab ich auch notiert. Ja, das war so eine schöne Szene. Und da ist mir der Dialog positiv aufgefallen. Weil da geht es ja auch um Heimat. Und dann redet er darüber, dass er sich zwar nicht erinnern kann. Eine Sehnsucht nach einem Gefühl, an das ich mich nicht einmal erinnern oder das ich nicht einmal benennen kann. Seltsam, dass das, was zurückliegt, die schwerste Last sein kann, die man tragen kann. Oh. Und das ist so, ich finde, da kommt so richtig Tolkien raus. Mittelerde-Gefühl. Ich war auch, genau das war auch bei mir so ein Magie-Moment und den fand ich sehr schön. Mehr davon, Leute, mehr davon. Ich bin ja so ein bisschen Haarfuß-Hater noch aus der ersten Staffel. War nie so der Große. Du wirst seitdem ja auch immer Haha genannt bei uns. Haarfuß-Hater. Haha. Okay. Anscheinend werde ich jetzt so genannt. Oh Mann, zerstör nicht meinen dummen Gag. Jetzt ist ja nur noch ein Haarfuß übrig, Nori. Finde ich schon verkraftbarer. Und jetzt gerade im Zusammenspiel mit dem Fremden, also dem Meteormann, finde ich sie jetzt viel besser. Also ihre Figur finde ich viel besser. Und ich finde, seit der Fremde seine Sprachfähigkeit gefunden hat, ist die Beziehung von den beiden viel besser geworden, viel einnehmender. Die können viel tiefgründigere Gespräche führen, die in den Folgen, die verarschen sich ja auch teilweise so ein bisschen gegeneinander. Und das hat richtig Spaß gemacht, diese neue Dynamik zwischen den beiden. Stimme ich dir voll zu. Ich war sehr überrascht, wie viel mehr Spaß mir das nochmal gemacht hat. Ja. Im Vergleich zu Staffel 1, einfach weil er jetzt sprechen kann. Mono! Voll. Und da dachte ich so, wow, der ist ja richtig eloquent jetzt. Ja. Und ich mochte, dass er auch Teil dieser Haarfüße ist. Also er wirkt ein bisschen wie so ein einfach so ein liebevoller, so ein bisschen wie Hodor, aber natürlich noch intelligenter, aber so ein bisschen. So ein bisschen wie Gandalf, ne? Das fand ich auch einen blöden Moment. Oder was heißt blöd? Das ist auch so eine Kindersprache. Ein blöder Moment, wo die beiden darüber reden, wie er heißen könnte. Und das finde ich immer so ein bisschen. Da ahne ich schon, dass man dann in der letzten Folge, dass sie dann so sagen, wie wär's mit Gandalf? Und dann weiß danach. Ich weiß nicht, ob das Trope so genannt wird, aber ich nenne es jetzt mal das Rumpelstilzchen-Trope. Definitiv. Ich finde, das ist so, da weiß man schon, wie es dann enden wird. Außer sie überraschen uns. Und dann fände ich das mega, wenn man da jetzt nochmal erzählt, das ist erst doch nicht Gandalf. Weil dann spielt man ja wieder mit unseren Erwartungen. Und das war ja in der ersten Staffel von Rings of Power. Wurde ja schon auch gemacht mit diesem, wer ist der Meteormann, wer ist Heilbrand oder wer ist jetzt Sauron. Da haben sie schon gezeigt, dass sie das gut schaffen können. Ja. Das wünsche ich mir. Eine Sache, die auch noch negativ, oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte jetzt auch was Negatives sagen, wo wir gerade schon in Runen sind. Okay, ja, mach das. Hast du gerade vorhin schon angeteased, aber ich finde, diese Ostlinge sehen halt aus wie 0815-Bösewichte. Was Steampunk? Steampunk-Rocker. Steampunk-Rocker. Kannst du dich noch an Enfys Nest aus Solo Star Wars Story erinnern? Ja. Oder an die Knights of Ren aus Star Wars Episode 9? Mhm. Ich finde, das wirkt so, als ob der gleiche Designer oder gleiche Designerin die Kostüme gemacht hat. Das ist bestimmt so. Ja, wahrscheinlich. Und wenn es Ostlinge sind, mir hat das Charakterdesign aus Die zwei Türme extrem gut gefallen von den Ostlingen. Und Ich bin jetzt auch nicht so Fan von denen. Weißt du, wie der eine hieß? Brönn oder sowas? Bröck? Brenk. Ich habe mich gefragt, also ich fand den Namen auch bescheuert, aber ich habe mich gefragt, ob das dann noch heißt, dass sie wichtig werden. Das fände ich cool, dass sie nochmal eine andere Fraktion einfach sind in Rune, dass man ja durch sie ein bisschen aufbrechen kann, dass die Ostlinge ja leider bei Tolkien sehr vage und einfach nur böse waren, was ja auch so ein bisschen von seinem sehr, sehr eurozentristischen Weltbild und sowas damals zu der Zeit spricht. Und ich finde, da die Ostlinge mal ein bisschen, so ein bisschen wie die Orks das jetzt, was mit den Orks passiert in Rings of Power, dass sie dann auch einfach gezeigt werden als Volk, was jetzt nicht urböse ist, sondern einfach. Also bisher hat man noch nichts davon gesehen, aber vielleicht kommt es ja noch. Ich hoffe, dass sie diese Deithas-Masken abnehmen und dass man dann sieht, dass sie normal sind. Glaubst du, es sind normale Menschen? Sie haben ja, das fand ich spannend, sie haben ja gesagt, sie haben irgendeine Krankheit. Ja. Sie haben ja irgendwie gesagt, dass sie eine Art Krankheit haben, was sie befallen hat, ihr Fleisch befallen hat. Ja, vielleicht ist ja auch der Zauberer dafür verantwortlich. Vielleicht. Werden wir sehen. Ja, du wolltest, sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest auch einen, noch einen negativen oder wieder einen positiven? Wir sind richtig konfus unterwegs mit unserer Abwechslung hier. Ja, das ist ja eine Überraschung. Das passt zu Nori und dem Handlungsstrang. Deswegen würde ich jetzt noch kurz einen negativen Punkt sagen. Ich finde auch, das ist immer schwierig, das so als, das ist negativ und das ist positiv. Aber was ich Das ist ja auch alles ein bisschen anders gewichtet. Also ich fand, das ist mit den Ostlingen, das ist für mich so ein kleiner Nitpick. Ja, eben. Und bei mir ist das jetzt auch ein kleiner Nitpick, aber das fand ich ein bisschen billig erzählt, dass dann Mark Same oder Poppy so dazukommt zu Nori und dem Meteormann und dann eigentlich das Problem von denen, was ja eine Art Konflikt war, was sie lösen mussten, und zwar sich nicht zurechtzufinden auf diesem Weg nach Ruhn, direkt löst. Also sobald sie ankommt, hat sie dieses Buch dabei oder diesen Wisch von den Haarfüßen, und dass sie da schon mal gewesen sind, das ist ja auch alles sehr günstig für die Situation. Ja, sehr convenient. Sehr convenient. Und das ist dann, finde ich, nicht so gut geschrieben einfach, weil das dann sehr schnell abgefrühstückt wird. Und natürlich ist dieser Wandersong aus der ersten Staffel notwendig, um dann sich da zurechtzufinden. Weißt du, aber dieser Moment, als sie das dann machen, ich finde, das war cool inszeniert. Ja. Und dass der so einen Hintergrund hat auch. Ja, das stimmt. Und der Song ist cool, weil Barry Perry hat ihn geschrieben. Okay. Lass ich gelten. Lass ich gelten. Hast du noch was Positives? Ja, klar, ich habe noch einige positive Sachen. Gehen wir jetzt wieder zurück zu Elrond. Elrond auf der Flucht. Ich fand dieses Ganze, was in der ersten und vor allem in der ersten Folge erzählt wird, dass Elrond quasi so ein Flüchtiger ist, der die Elben vor sich selbst beschützen muss. Das fand ich ein super interessantes Element. Dann, was einfach nochmal die Elben interessanter macht, weil es irgendwie nicht alle nur gut und weise und edelmütig sind, sondern weil er gerade so ein bisschen ist wie hier wie Richard Kimball in Auf der Flucht von Harrison Ford, mit Harrison Ford. Ich fand das auch super spannend inszeniert, ne, dass Kier dann die Ringe mit aufs Meer nimmt und denkst so, boah, der wirft sie gleich rein. Klar, das sind die drei Elbenringe, das wird nicht passieren, das hat mir immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber es ist trotzdem spannend inszeniert, und ich finde es auch, ne, man muss jetzt nicht von ausgehen, dass jeder das weiß, dass das passieren wird. Ja. Also wir wissen das natürlich, weil die Ringe sind später im dritten Zeitalter, sind die immer noch da. Aber es kann ja auch sein, dass The Rings of Power das vielleicht ein bisschen anders erzählt. Dass noch so ein Ring nachgeschmiedet werden muss oder so. Ja, und das ist gelungen, finde ich, weil man da ja auch mehr einfach dazu schreibt, als jetzt zu sagen, ja, und jetzt haben sie die Ringe und jetzt wurde das Elbenreich gerettet und der große Baum in Lindon hat wieder Blätter. Schön. Also das wäre dann ja viel langweiliger gewesen. Ja. Und, so finde ich es besser. Ja, und so dieser Silmarillion-Fan in mir, der wurde so richtig, da gab es richtig Fanservice für mich, wie dann Kier dann sagt, dass der Krieg den Kontinent so verändert hat, dass nur Manwë diese Tiefe von diesem Riss kennt. Stimmt, da redet er. Das klingt einfach episch. Ja, mega episch. Ja. Da redet er auch über Beleriand, und das wird ja später auch nochmal Thema bei Arondir, der dann ja auch sagt, dass er sehr sauer war oder sehr rachsüchtig, als seine Heimat untergegangen ist. Und da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen, was damals passiert ist. Also das war ja der Krieg des Zorns, also da, wo dann Morgoth auch besiegt wurde. Mhm. Und das ist ja auch der Zeitpunkt, nachdem dann dieser Prolog passiert von Sauron, wie er dann zu den Orks spricht. Also nach diesem großen Krieg, und dadurch sind... Das war wirklich so All-Out-War. Da waren die Valar mit beteiligt, die Elben und manche der Menschen. Und auf der anderen Seite halt Morgoth und seine Drachen, Balrogs, Orks und auch teilweise Menschen. Voll. Und die Menschen, die halt geholfen haben, das waren unter anderem die Edain, und die haben dann Numenor bekommen. Eben. Und die bösen Menschen aus den Südlanden, die haben halt eher Morgoth geholfen. Ja, das war ja auch ein Thema, dass ja diese Menschen dann auch so bewacht werden am Anfang von der ersten Staffel von Rings of Power. Und Beleriand war eben eigentlich so die westlichen Lande von Mittelerde, die dann halt eben untergegangen sind. Und da gab es ganz, ganz viele so, Schlachten, aber auch zum Beispiel Ereignisse aus dem ersten Zeitalter, also zum Beispiel auch diese große, krasse, geile Elbenstadt Nargothrond, die von Finrod gemacht wurde, unterirdische Elbenstadt, also dem Bruder von Galadriel, der diese Fuckboy-Frisur hat. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, das ist eben untergegangen, weil dieser Krieg so krass war, ne? Ja. Weil die Valar zum Beispiel Morgoth in Angband oben im Norden bekämpft haben, und dann Earendil, also der Vater von Elrond, hat diesen krassen Drachen An Calagon getötet, und der ist dann auf so einen einen riesigen Berg gefallen, den Fangorodrim. Simrecon-Fans werden es wissen. Naja, Leute, krasse Sachen, die da passiert sind. Ich will das eigentlich alles sehen. Ja, aber ich will es irgendwie auch nicht sehen. Ja. Ich will es gut sehen. Nicht von Amazon. Ja, genau. Und was ich auch cool fand, so, also das ist dann auch, das passiert auch bei Elrond auf der Flucht, dass Elrond Galadriel misstraut und ihr so wirklich so richtig krasse Sachen an den Kopf wirft, so wirklich so die richtig alten Kamellen hervorholt, so. Du hast dem Licht von Valinor widerstanden. Das hat auf dein Gesicht geschienen und du bist weggegangen. Also kannst du nur ein Arschloch sein. Ja, also ich finde auch, die haben sowas Geschwistermäßiges, ja, die beiden, weil ja dann auch Elrond dann so richtig cocky ist, wenn er so sagt so, ja, und wieso will Galadriel dich nicht gehen lassen? Ja, weil du nämlich hier das Böse in dir ist und sowas. Und Galadriel ist so, boah, Elrond, hör jetzt auf. Also ich mag das. Die beiden passen da gut in diese Situation zusammen. Und ich finde Elronds Frisuren bisher besser als in der ersten Staffel. Immer länger. In Staffel 3 hat er plötzlich lange Haare. Ja. Ich hatte auch noch einen Positivpunkt, den ich mitgebracht habe. Ach ja, reden wir doch auch über die große Sache mal. Die große Sache, der Anatar-Reveal. Oh, den habe ich auch bei starken Momente. Ich mochte den. Ich fand, so habe ich mir das vorgestellt, wie, also das war ja eine Sache, die mir gefehlt hat in Staffel 1, weil Gary Rings of Power das ja vorgezogen hat mit den drei Elbenringen. Und dann dachte ich kurz, werden wir Anatar niemals sehen? Da haben wir auch noch mal kurz drüber gesprochen, weil eigentlich ist es ja so, dass die Elbenringe nach den anderen Ringen geschmiedet werden. Also nach den Ringen für die Menschen, für die Zwerge. Und da ist halt Anatar auch nicht anwesend. Aber ne, Celebrimbo hat ja sein ganzes Know-how auch unter anderem von Anatar. Und deshalb weiß man nicht so richtig, ob die Elbenringe vielleicht doch noch unter seinem Einfluss stehen. Und deshalb war das da. Das ist halt auch spannend. Aber ich meine, das kann man auch vorziehen. Ja. Hat auch funktioniert. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sie es machen wollen. Also ja, also ich habe mich vor allem gefragt, wie sie das erzählen wollen, weil wir halt in den ganzen Trailern schon gesehen haben, dass Charlie Vickers, der Schauspieler von Heilbrand, dass er plötzlich aussieht wie Anatar. Mhm. Und ich habe mir das so vorgestellt, ist das jetzt irgendwie so ein Kasperle-Theater, dass das jetzt so erzählt wird, so hier, ich habe mich jetzt einfach so ein neues Make-up, längere Haare, weißes Gewand und Celebrimbo erkennt mich jetzt nicht mehr. Aber ich finde, das haben die sehr gut erklärt. Ja, da hat mich Rings of Power positiv überrascht, weil ich hatte auch noch in der Trailer-Analyse, haben wir noch drüber geredet und dann waren wir so, oh Gott, das ist wie bei so Superman, das wäre richtig schlecht. Aber so, das jetzt zu schreiben, dass natürlich ist es wieder sehr tragisch, dass Galadriel nur gesagt hat, Heilbrand ist nicht der, für den wir ihn halten. Und natürlich Celebrimbor jetzt durch die Infos von Heilbrand, dass er ihn jetzt so blenden kann, dass er ein Gesandter der Valar ist und nicht der Dunkelord. Ja, und dieses, auch, ne, dieses Pinky-Promise zwischen Celebrimbor und Galadriel. Nee, du darfst denn nie mehr was mit dem zu tun haben. Ja, und es ist schon leicht unsauber, dass dann Elrond, bevor er mit Galadriel natürlich aus Eregion flieht, nicht mal eben kurz zu Celebrimbor geht und sagt, ja, übrigens, Halbrand ist Sauron. Ja. Hattest du das auch übrigens bei diesem Brief, den dann Gil-galad ja auch schreibt gegenüber Celebrimbor, damit er schickt ja einen Boten, um ihm mitzuteilen, dass Halbrand Sauron ist. Und ich finde, dieser Satz, Halbrand ist Sauron, ist irgendwie bei mir so in so einem, weißt du, so einem Fan-Kontext, irgendwie Folgenbesprechungskontext so verankert, dass ich so kurz so dachte, hey, Gil-galad hat unsere Folgenbesprechung geguckt, weil er wirklich so war, schreib, Halbrand ist Sauron. Und ich war so, das ist doch dieser Titel von diesem einen YouTube-Video. Aber ja, das nur nebenbei. Ich hatte dann aber auch doch das Gefühl, es ist leicht unsauber oder so ein bisschen, ja, das passt irgendwie schon, damit wir dann diese Situation haben, dass Heilbrand nochmal Celebrimbor beeinflussen kann. Aber trotzdem, das ergibt sich ja jetzt auch, dass das jetzt erstmal aus dem Weg geräumt und jetzt haben wir diese Situation, Anatar offenbart sich und das fand ich schon gut. Also das war genug Blendung und genug, weißt du, so Feuerwerk, weil Anatar einfach richtig in die... Ja, ich mochte auch diesen Horrormoment davor, so wie die Türen aufschlagen oder plötzlich alles so dunkel ist, plötzlich geht die Schmiede an. Das war schon extrem spannend. Das war so gut aufgebaut in der Szene. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde auch, dass die Musik in der Szene sehr gut funktioniert hat, weil ich weiß nicht jetzt, ob es dran liegt, dass ich den Soundtrack so oft gehört habe, aber so ein großes Ding bei Herr der Ringe ist ja, dass, ne, ich meine, das ist ja alles mithilfe die Kompositionen sind mithilfe von der Leitmotivtechnik, also dass dann bestimmte Figuren oder Orte oder sowas so eine Komposition haben. Und ich finde, dass das hier in der Staffel bisher langsam so aufgeht. Also jetzt in der ersten Staffel wurde ja viel einfach etabliert und dass das jetzt halt zu tragen kommt, dass die jetzt manchmal auch so zwei Kompositionen vermischen können. Und du meinst, da freue ich mich auch noch mehr. Ja, ja, stimme ich dir zu. Du meinst mit diesem Ringmotiv, also das Ringgedicht, das wird ja auch, ist ja auch ein Song, das wird ja auch eingesungen. Übrigens, da haben wir gar nicht drüber geredet, sorry, über Celebrimbor, der hat ja das Ringgedicht in der schwarzen Sprache gesprochen. Aber diesen ersten Part mit den drei gehen an die Elben, sieben an die Zwerge, neun an die Menschen, das gab es noch gar nicht in der schwarzen Sprache. Das heißt, sie haben das dazu gedichtet. Sie haben das dazu gedichtet. Das muss ich das auch noch auswendig lernen. Das, ja, stimmt. Hast du ja mal vorgetragen. Ja, ja, das habe ich mir auch positiv aufgeschrieben, dass ja das Ringgedicht natürlich Erwähnung findet, aber dass auch die Musik, also von Bear McCreary, finde ich, ist so ein großes Plus. Also jetzt in der ganzen zweiten Staffel merkt man, dass Dinge, die dann, wie du schon gesagt hast, einfach jetzt so ein bisschen ins Fleisch übergegangen sind, wenn man den Soundtrack vorher dann auch noch gehört hat. Ja. Also ich glaube, ich war jetzt auch, ich habe jetzt das erst so richtig zu schätzen gelernt bei dem Rewatch, weil ich glaube, bei der ersten Staffel, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe dann die Musik teilweise halt mit zu doofen Szenen verbunden. Okay. Und wenn man sich das jetzt nochmal so abgesetzt davon anhört und einfach nur den Soundtrack, tut euch einen Gefallen, macht das. Kurz noch zum Soundtrack, was sagst du zu dem einen Soundtrack, der eine Song, der schon released wurde? Zu Tom Bombadil. Den finde ich nicht so gut. Ich fand den auch nicht gut, aber ich habe voll den Ohrwurm von. Ja, ey, ich kann es verstehen. Das ist halt immer so bei Bear McCreary, finde ich. Der hat ja auch den Outlander-Soundtrack gemacht und ich finde, der macht halt einfach krasse, also der komponiert halt krass oder der macht krasse Songs. Aber ja, ich fand auch, dass es so, es wirkt so ein bisschen zu Pop-Song-mäßig, finde ich persönlich. Ja. Ich finde, die Sängerinnen und Sänger ist auch bei dem Wandering-Song, das klingt ein bisschen zu clean. Ich will das lieber so haben wie bei Billy Boyd, der jetzt nicht ein ausgebildeter Sänger ist, glaube ich, der halt diesen Song für Denethor performt. So einfach. Nicht so, dass es sich anhört, als ob das jetzt aus dem hochproduzierten Tonstudio kommt, sondern dass das halt so klingt, als würde er das halt einfach hier in der Halle von Denethor singen. Ich finde bei Fiona Apple, die ja den Where the Shadows Lie, also das Ringgedicht singt, das klappt besser. Ja. Ich finde, sie hat mehr so eine Fantasy-Stimme. Aber ich finde, das passt auch so in den Kontext eher rein. Also, ne, so, ich meine, dieser Tom Bombadil, das klingt jetzt auch so hochproduziert. Und ich stelle mir den halt vor in seiner Hütte. Ja. Am Feuer, dass er das da singt. Oder halt Billy Boyd halt da in dieser Halle. Und dieser Ring, das kannst du ja nicht so verorten direkt. Das ist ja sowas Sphärisches, Großes. Auch wieder wahr. Spannendes. Da muss man ja noch positiv dazu sagen, dass ja diese Tom Bombadil-Lines ja auch so in den Büchern sind. Also das ist ja sein Song auch wirklich, und Tolkien hat immer sehr viel Wert auf Lieder gelegt. Das fand ich gut, aber ich habe mir diesen Song auch immer sehr fröhlich vorgestellt. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ihn eher mir so als so in der Schanke, weißt du? An der Tanke. So, an so ein der bisschen Schenke? Du. Ja, in der Schenke. Sorry. In der Schenke. Du hast da so ein Hopfen Bier vor dir und singst dann diesen Song und das jetzt wirklich eher. Du steigst dann auf den Tisch und dann kickst du so runter wie Merry und Pippin. So ungefähr. Und das wirkt eher wie so das X-Factor-Finale von Leona Lewis oder sowas. Gut, reden wir wieder über Rings of Power. Genau. Anatar ist sehr gut umgesetzt worden. Ich bin sehr überrascht. Auch. Und auch ich weiß nicht, findest du, das waren zu dolle so psychologische Taschenspielertricks, mit denen Anatar oder Hallbrand Celebrimbor um den Finger gewickelt hat. So quasi, ne, ich könnte jetzt von den Ringen erzählen, aber ich glaube, ich werde hier nicht mehr gemocht, dann gehe ich lieber. Und dann Celebrimbor so, nee, Moment, du kannst jetzt doch bleiben. Ja, war Grenze bei mir. Ich fand aber doch das elegant gemacht, weil es ja dann doch darum geht, was so Celebrimbors größte Schwäche ist. Ja. Und zwar, dass er genauso was Großes erschaffen will wie sein Großvater Feanor und er so ein bisschen Komplexe deswegen hat. Hochmut, Stolz. Und das sind ja diese Ur-Archetyp, Minuspunkte von so großen Wissenschaftlern oder auch so Creatern. Sorry, das ist auch ein unangenehmer Begriff. Wie nennen wir das denn nochmal? So Daedalus. Schöpfer. Schöpfer, danke. Schöpfer. Schöpfer. Ja, so wie Daedalus in der griechischen Mythologie. Er fliegt zu nah an der Sonne und deswegen hat er verdient, im Dreck zu landen. Aber weißt du, wer es auch verdient hat, im Dreck zu landen? Nee. Und wer zu hoch an der Sonne fliegt, literally. Ach so. Die Sonne Numenors. Oh. Kommen wir doch mal zu Eärien. Ja. Die große Gegenspielerin, wo ich das Gefühl hatte, in der ersten Staffel wussten die noch nicht so recht, was die mit der Figur anfangen sollen. Mhm. Klar, es ist irgendwie die Schwester von Isildur, die mag ihren Bruder, sie mag ihren Papa. Sie liebt Kämen. Sie liebt Kämen. Ich fand, sie war eher so eine farblose Figur, die mich nicht sehr interessiert hat. Sie wurde ja auch für die Serie erfunden. Und ich finde, dass das ganz oft passiert ist bei den Figuren, die erfunden wurden für die Serie, dass die haben mich jetzt nicht so mitgenommen. Hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass die so genau wissen, was die jetzt mit denen machen wollen. Und dass sie jetzt plötzlich, klar, ihr Bruder ist gestorben, aber dass sie plötzlich so die ultra krasse Gegenspielerin geworden ist und gegen ihren Vater schießt und noch mehr gegen Miriel, das fand ich schon ein bisschen arg. Ja, das habe ich mir auch als, das ist bei mir ein dicker Minuspunkt, dass Eärions Sinneswandel, das war eigentlich, ich finde, da hätte man mehr Zeit für aufwenden müssen, ja, das nochmal zu etablieren, sie zu zeigen, nochmal trauernd oder auch so voller Verzweiflung, weil sie hat natürlich eine krasse Beziehung mit ihrem Bruder, also vermuten wir mal, da gab es ja auch nur ein, zwei Szenen in der ersten Staffel, die das etabliert haben, also mit ihr und Isildur und Elendil, und ich finde, das hat gar nicht das emotionale Gewicht, was das hätte haben können. Ich finde, die hatten auch nicht so die gute Chemie miteinander. Du meinst eher Eärien also, und Isildur? Ja, genau. Ja. Ja, ich finde, das kam jetzt nicht so rüber. Das stimmt. Ja, oder zumindest, ich finde, ich hätte noch mehr Zeit gebraucht und dann, so, also das hat jetzt so krasse Auswirkungen. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist so ein bisschen wie bei Wildrak. Das sind so diese random Figuren, die dann so ein krasses Schneeballsystem irgendwie auslösen, weil sie hat ja sich jetzt aktiv einfach in die, die Hackordnung in Numenor eingemischt. Und dass sie da null zweifelt, also dass sie null an ihrer Antipathie gegenüber Miriel, also ich finde, das ist auch ganz komisch. So richtig, ob die in so ein Camp gegangen ist und sich so richtig radikalisiert hat. Toll, also sie ist so ein richtiger, so weiß ich nicht, so Numenor First-Typ geworden mit so einer Kappe. Make Numenor great again. Ja, schon. Und diese Szene, wo Valandil dann auch zu diesem Tisch dazukommt, das fand ich auch irgendwie, ich weiß nicht. Das war auch so aufgesetzt. Ja, irgendwie. Und das wirkt ja auch so, Farazon wurde ja in der ersten Staffel als so clever und dass er, sich nicht in die Karten schauen lässt. Und das hat ja eigentlich eher gezeigt, dass er voll der Dummbatz ist, dass er in Öffentlichkeit mit so Leuten rumsitzt, die dann, er sagt dann so, vielleicht sollen wir ein bisschen leiser reden, aber trotzdem, dass er das da macht und quasi sich in die Situation begibt, das war so ein bisschen konstruiert. Ja, das sehe ich genauso. Ich finde, Farazon ist auch bei weitem nicht so kalkuliert und weitsichtig, wie er sein könnte. Also und auch dadurch ja auch eine wirkliche Gefahr, finde ich. Also er schwimmt so. Ich finde, er ist nicht so dieser, also ich weiß, dass er nach außen hin natürlich nicht zeigen will, dass er gegen Miriel ist, und dass er so danach trachtet. Aber dann gibt mir doch ein, zwei Momente, wo er dann im Geheimen so ein bisschen wie Sauron jetzt die ganze Zeit in den ersten drei Folgen so ein bisschen böse in die Kamera guckt oder sowas. Also auch so im Nachhinein, wenn ich auch nochmal die erste Staffel geschaut habe, ich finde, dass Numenor, dieses krasse Menschenreich, was so die Hochkultur der Menschen darstellt, dass da irgendwie nur Dullis leben. Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde, das bereitet mir halt Bauchschmerzen. Also der Numenor-Strang, der ist immer noch bei mir am Schwächeln, weil mir da fehlen diese Figuren, mit denen ich mitfühle, mit denen ich wirklich so, ich finde auch Elendil leider enttäuschend, weil er kriegt nicht so viel, mit denen er arbeiten kann. Und das, was jetzt bei ihm passiert, und zwar Eärien, seine Tochter, da wurde ja in der Promo auch gesagt, Elendil muss diese Staffel entscheiden, ob er sich für seine Tochter entscheidet oder für seinen Glauben. Ja. Und ich finde, dieser Konflikt wurde für mich jetzt nicht gut genug unterfüttert, dass ich da jetzt wirklich so dranbleibe und so bin, oh Gott, wofür wird er sich entscheiden? Im Nachhinein habe ich mir vorgestellt, so, ich finde diese Reaktion von den Numenorern so, es passt nicht zu dem Bild, was ich von Numenor habe, darauf, dass jetzt halt alle Miriel so angehen, weil sie halt diese Expedition da hingeführt hat. Ich hätte eher so gedacht, dass die halt dann wütend sind auf die Südlande und jetzt noch ein größeres Heer darunter schicken, einfach um Stärke zu zeigen, weil das ist ja das größte Menschenreich überhaupt und eines der herrlichsten und prächtigsten Reiche auf ganz Mittelerde. Also auf Arda. Mittelerde ist ja nochmal der andere Kontinent. Voll. Ja. Und ich muss auch sagen, ich vermute mal, das kommt noch, aber diese ganze Spaltung in Numenor, ich finde, das wird nicht abgebildet, weil bisher wirkt es nicht wie eine Spaltung, sondern dass alle eigentlich gegen Miriel sind. Ja. Und eigentlich geht es ja darum, dass es so Fraktionen gibt und dass es auch wirklich ihre Unterstützer gibt. Königsleute und die Getreuen. Ja. Und die Getreuen, die haben ja bisher nicht gesehen, außer die Figuren, die wir kennen, also so Valandil, Elendil vermutlich. Ja. Und das nervt mich auch ein bisschen, weil das wirkt so unterkomplex. Es ging zu schnell. Ja, voll. Das sehe ich. Vielleicht wird es ja noch besser, weil ja. Wir sind ja erst in Folge 3, deswegen wir sind jetzt hier schon am Haten über Numenor, ja. Aber. Dann haten wir mal nicht und dann gehen wir mal wieder zurück von den in die Südlande, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Ich habe einen positiven Punkt, was mir sehr gut gefallen hat. Mordor ist wirklich grauenhaft. Die Inszenierung von Mordor fand ich 1A, diese entsättigte, jetzt dreckige Welt, die von den Orks beherrscht wird, wo Menschen versklavt werden, wo man auch so die in den Ketten sieht, was mich so an diese Visionen von Frodo aus der Peter-Jackson-Trilogie erinnert hat. Und dass das Symbol von Arda, den eingebrannt wird und wenn nicht, wird den direkt hier, werden die abgeschlachtet. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass diese Serie so von der ersten, zweiten Staffel plötzlich so richtig erwachsen geworden ist und dass das so viel brutaler ist, als ich jetzt gedacht hätte, dass Amazon sich das traut. Ja, die sind da richtig reingegangen in so diese Verzweiflung und so dieses dürre Gefühl und auch so ein bisschen, dass da nichts Lebendes, so wirklich Gutes existiert. Das fand ich gut gemacht und das fand ich auch die stärksten Episoden in der ersten Staffel, wo ja dann auch mit dem Ausbruch des Orodruin, wo es ja wirklich Verwüstung, Zerstörung gab und da knüpft jetzt die zweite Staffel an. Ich weiß nicht, was du davon hältst mit dieser, dass Halbrand aka Sauron dann so gefangen war bei Arda. Das habe ich gleich noch bei einem Negativpunkt. Okay, bei einem Negativpunkt, gut. Ja. Weil was ich gut fand aber an diesen Szenen war dann danach, das war ja auch eine Sache, die wir schon positiv angemerkt haben in der ersten Staffel, aber dass Arda ein Gegenspieler von Sauron ist, die Tatsache, dass er ein Gegenspieler ist, dass er auch nochmal zwiegespaltene Gefühle ihm gegenüber hat, dann, wo er erzählt, wie er zu einem halb Elb, halb Ork geworden ist. Er war einer der 13. Der 13 und hat dann cool. So Wein getrunken, das fand ich, war cool. Ja. Weiß man ja auch nicht wirklich, wie Orks erschaffen werden, also woran sich Rings of Power orientiert. Es gibt ja unterschiedliche Theorien. Wobei, das war eigentlich auch nicht so nett von Sauron, wenn der da Tage, wochenlang gehungert und gedurstet hat, dass der erstmal Wein bekommt. Das verträgt er doch gar nicht. Ja, aber denkst du, es war wirklich Wein? Ich habe mir vorgestellt, dass das Blut war. Also, dass es eine Art dunkles Ritual war. Oh, das kann und dass das sein. Der Grund ist, wieso, weil sonst würde er das Blut. Vielleicht. Oder irgendwie Saurons Blut oder so. Ich finde, sonst hätte er vielleicht Sauron eher sein Meister geworden oder so. Ja, wahrscheinlich Morgoths Blut oder fucking Ungoliant oder sowas. Ja. Die Riesenspinne. Und, was ich auch ein bisschen witzig fand, so wer so seine Fantasien gerade so richtig auslebt in Mordor, ist Waldreck. Der feiert das richtig. Dass Waldreck eine krasse Figur sein wird, da wirklich, da hätte ich. Wäre ein Lachen ausgebrochen in der ersten Folge. Ich muss ja auch nochmal sein Outfit in der ersten Staffel, dieser Fetzen, der an ihm hängt. Ja, ja. Und er ist so ganz schwitzig und so mit diesem lustigen Mützchen. Und jetzt trägt er so eine Rüstung, ist voll der große Zampano. Der oberste General von Arda. Ja, und ich meine, er stirbt ja dann auch noch. Ich meine, das hat mich so, es hat mich wirklich gar nicht gejuckt. Das war halt so auch dieses, ne, der wurde so nochmal, ne, eine Sauron ist zwar böse, aber dann, er wurde ja irgendwie noch als noch böser dargestellt. Noch wer so dieses Waldreck? Klassische Kick the Dog, er hat sogar Sauron gekickt und sowas. Ach so, ja. Und wurde dann von ihm getötet. Also es hat, ja. Ich fände es übelst lustig gefunden, wenn Waldreck einfach zu so einem, weißt du, so einem anders bösen Typ wird, nochmal mehr als Sauron. Weißt du, dass er so wirklich der Herrscher ist, der Emporkömmling aus den Südlanden, aber oder ich finde auch gar nicht, wie er immer spricht, da war ihm so ein Satz so in Mordor, you bow or you dead. Ja, da muss ich auch lachen. Und ich weiß noch irgendwie, ich habe die Szene geguckt und dann habe ich irgendwie kurz so weggeguckt oder sowas und dann habe ich so Waldrecks Stimme aus dem Off. Ich war so, nein, er ist zurück. Mordor, you bow, you day. Ja, er bringt so was Lächerliches zu diesem Mordor-Strang. Deswegen gut, dass sie ihn jetzt gekillt haben. Also, obwohl, es tut mir leid. Und noch eine positive Sache zu Mordor. Der Varg sieht nicht mehr so schlimm aus wie in der ersten Staffel. Die haben sein Design geändert. Das ist einer der Punkte, wo ich meinte, die haben auf Kritik gehört. Ja. Der Varg sieht besser aus. Ich fand es auch ein bisschen cool, dass Sauron ihn dann so beeinflussen konnte. Mit der schwarzen Sprache. Ja. Da hat man die Lore gut studiert. Und was ich auch noch gut fand, das Ork-Baby. Das Ork-Baby, das fand ich cool. Ich fand das richtig blöd. Was? Wieso? Ja. Ich fand, das war ja was man auch angemerkt hat in der ersten Staffel, dass sie versuchen, die Orks greifbarer zu machen. Ich finde die aber schon greifbarer. Einfach, dass so diese Beziehung von hier Arda zu den Orks, finde ich schon ausreichend. Ich brauche dieses, ne, ich meine, das ist, es ist lore-konform, dass Orks, es wird erzählt, dass sie sich gleich fortpflanzen wie die anderen Kinder also, Iluvatars. Was hast du für ein Problem? Ich will, dass das ein Mysterium ist. Ich bin so sehr gewohnt an die Uruk-hai, an diese Szene, wie sie aus der Erde da rausgeholt werden. Aus diesen Schleim-Dingern. Genau. Das fand ich extrem cool inszeniert. Auch wenn das, ne, wenn das schwarz auf weiß ist, dass Orks sich normal fortpflanzen. Aber ich hätte das besser gefunden, wenn das ein Mysterium ist. Mir hat es nicht so gut gefallen. Ich fand nur den Namen des Orks lustig. Hast du das auch gesehen, wie der heißt? Glück oder so? Glück. Ja, Glück. Finde ich süß. Ja. Ich fand das cool. Ich hoffe, das gibt's als Merchandising. So Ork-Babys. Ich finde es auch wie dieser kurze Moment, wie sich Glück und seine Frau so. Denkst, sie küssen sich gleich und dann muss ich. Ja, das wäre schlimm gewesen. Das wäre mir auch zu viel gewesen, weil das wäre dann so wieder. Also nicht, weil ich jetzt Orks diskriminiere, Leute, aber weil ich denke, dass es halt dann zu explizit wäre. Aber das immer kurz zu sehen, dass Orks auch eine Familie haben, das hat mir. Das entzaubert bei mir so ein bisschen so viel. Okay. Ich will das lieber. Ich du hast einfach Ork-Babys. Ja, ich hasse Orks, sorry. Ja, okay. Gut. Genau, aber bleiben wir in Mordor. Mhm. Ich glaube, wir haben gerade schon mal angeteased und ich glaube, wir haben vielleicht einen ähnlichen Punkt. Mhm. Und zwar, dass Arda Halbrand gehen lässt. Ja. Hast du das auch? Als Negativpunkt? Als Negativpunkt, ja. Habe ich auch aufgeschrieben. Ja, also, ne, ich meine, Arda hat Halbrand in seiner Gewalt und der will ihn plötzlich gehen lassen, weil Halbrand ihm irgendwas vom Pferd erzählt. So, hört sich auch überhaupt nicht so. Ja, ich finde dann Sauron und dann kommst du nach und dann können wir den gemeinsam töten. Es ist so ein unausgereifter Plan. Also ja. Da habe ich kurz gedacht, das hinkt, weil Arda vertraut ja auch Halbrand nicht. Ja, vor allem er lässt dann auch noch, ja, ich habe es die Menschen der Südlande gehen lassen. Wie war das jetzt nochmal mit Sauron? Und ich, das passt überhaupt ja, nicht. Ja, und ich finde auch, dass so das auch bei mir Fragezeichen auslöst, weil diese Südländer, sind die jetzt Arda getreu oder Sauron? Also, oder Halbrand? Weil wir haben ja später noch gesehen, Estrid hat ja dieses Mal im Nacken, aber eigentlich heißt das ja nur, dass sie gefangen genommen wurde. Und gebaut hat, so, sorry, aber wenn ich jetzt so die Wahl hätte, entweder ich sterbe oder ich kriege dieses Brandmal Nacken, ja, also das heißt ja nicht wirklich was. Das heißt ja nicht, dass sie du hast ja keine unbedingt Wahl. Verdorben ist, genau. Ja. Und ich finde, dass das dann zu als so große ne, Reveal zu inszenieren bei ihr, finde ich dann, das passt nicht zusammen. Ja. Oder? Ja. Ich find das so einfach, mit, dass Arda Halbrand gehen lässt. Das ja, ist so das ein bisschen, auch. Dass die Geschichte muss weitergehen. Deshalb müssen wir jetzt irgendwie Sauron wieder zurückbringen von Mordor. Ja, die schreiben sich voll oft in so komische Ecken, wo sie dann nicht mehr rauskommen. Und dann wirkt der Weg da raus so krass konstruiert, ja. Dass man sich dann denkt, wieso muss dann auch Halbrand jetzt noch mal auf Arda zugehen, ja. Um und sagen, die Südländer zu befreien. Ich bin der König der Südländer übrigens. Hallo, guck mal. Eben. Ich kann mir vorstellen, dass die in der ersten Staffel halt dieses epische Bild erzeugen wollten, dass Halbrand quasi diesen Berg hochgeht und man sieht im Hintergrund Mordor und den Orodruin. Da hätte er auch wieder umkehren können und dann wieder zurück in der Region. Ja, das hätte ich besser gefunden. Das ist quasi so eine Wanderung. So. Ah ja, genau. Schön hier. Ah, das schöner, ist meine zukünftige Aussichtspunkt. Ja, zu Hause. Ja. Was ich auch noch gut fand. Warte, was habe ich hier noch stehen? Ich bin jetzt fast auch schon durch langsam. Ich fand noch eine Sache sehr gut. Ich habe das mal Stunk bei den Zwergen genannt. Ich fand sowieso dieses Element des Singens und dieser Steinsängerin fand ich schon in der ersten Staffel ziemlich gut. Und vor allem auch so diese Verbindung damit, dass Zwerge so darauf angewiesen sind, dass dieser und die anderen Sängerinnen nicht mehr ausrichten können. Dass das halt jetzt so ein, ne, du hast dir immer gedacht, so das Hauptproblem der Zwerge wird jetzt der Balrog sein, weil der auch schon in der ersten Staffel angeteast wurde. Aber nee, das ist jetzt das mit dem Licht. Ich meine, das ist halt auch so ein bisschen, eigentlich sind ja Zwerge, sollten die ja reich sein und können sich woanders Getreide holen. Aber du musst halt irgendwie so ein Konstrukt erschaffen, dass die jetzt noch ein weiteres Problem haben, wofür sie jetzt noch eine weitere Lösung brauchen. Das mit dem Licht, dass sie keinen Ackerbau mehr betreiben können. Was sich da so denkt, mit diesem kleinen Acker da können die ganz Moria ernähren, oder? Ja, so auch so ja, leicht das ist, das vorgeschoben. Das ist auch wieder so Nitpicking, aber es ist mir halt aufgefallen. Aber halt trotzdem, dass halt noch ein weiterer Konflikt geschaffen wird. Das fand ich ziemlich gut. Und dass zum Beispiel jetzt Durin, der jetzt nicht mehr der Prinz ist von Khazad-dûm, dass der jetzt bei der Arbeit gemobbt wird und verdroschen wird. Ja, das fand ich natürlich nicht intrinsisch gut, aber ich fand das gut gemacht, dass das für ihn nochmal was dazu hinzufügt für seine Figur, dass er ja auch noch mehr Konflikt hat oder dass er nicht akzeptiert wird von seinen eigenen Untertanen und dass sich für diesen Streit zwischen ihm und seinem Papa auch so viel Zeit genommen wurde, dass das jetzt nicht abgefertigt wurde, wie man das oft kriegt in so Serien, finde ich, dass dann in der ersten Staffel, ja, du wirst dann entledigt deiner Position und dann ist alles nach einer Folge direkt wieder gut zwischen uns und so, und dass die beiden so sturköpfig sind, das wurde auch wirklich gut durchgespielt in Rings of Power. Also man merkt, dass die beiden sich nicht weißt du, wieder annähern können und dass sie Deesa brauchen dafür. Deesa ist eh toll. Ich mag Deesa sehr gerne. Ich mag die auch, wenn wir sprechen. Dwarfs are stubborn! Ja, und die beiden haben auch so eine authentische Ehe, finde ich. Also Deesa und Durin. Ja, ich mochte auch diese Szene total gerne auf diesem Markt. Ah, der Markt war so cool. Stimmt, das ist auch so eine Sache, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich finde, dass die zweite Staffel Mittelerde viel lebendiger macht, weil du nicht nur diese Totalen hast, die total geil aussehen, von Eregion, von Khazad-dûm, von Numenor, sondern dass du jetzt halt auch gerade bei Khazad-dûm und auch bei Eregion, dass du halt noch mal ein bisschen näher reingehst und siehst, wie die Leute da leben. Und dann so eine Marktszene zu haben, wo die einkaufen gehen, das ist einfach toll. Das so trägt zu dem ganzen Worldbuilding. Ja, das habe ich mir auch als großen Pluspunkt aufgeschrieben. Erneut eine Sache, die man vielleicht aus der Kritik mitgenommen hat von der ersten Staffel. Oder halt Budget. Also ich kann mir halt vorstellen, man hat bisher halt so ein, zwei Sets gesehen. Das ist ja ganz oft bei Serien so, bei House of the Dragon, dann bauen die einfach noch so ein neues Set, weil wieder ein bisschen mehr Budget da ist. Und dann können die das auch noch benutzen, dass das halt so langsam von Staffel zu Staffel aufgebaut wird. Obwohl natürlich, finde ich, das CGI dann ja eher ersetzt wird, das ja auch teuer ist zu kreieren. Also so diese großen Establishing-Shots. Und die sahen ja auch so von der Kunst her gut aus. Aber man hat halt kein Leben gesehen. Und ich finde das jetzt zu ersetzen durch so ein, zwei Szenen auf so einem Markt, zu zeigen, wie sieht Khazad-dûm eigentlich wirklich aus? Ja. Was sind das für Menschen? Und auch so diese Zwerge. oh mein Gott, wow. Was sind das für Zwerge? Was sind das für Personen? Kann man Zwergpersonen nennen? Ja, das sind trotzdem Personen. Was sind das auch für Arbeiter, die dann Durin, also dass man da einfach Leben einhaucht, wie du schon meintest. In der ersten Staffel hat man halt fast nur ihn gesehen, Deesa und Durin und hin und wieder noch so jemand anderes, aber dass halt so noch so mehr Zwerge reinkommen, dass das nicht so eine unpersönliche Masse ist, sondern dass bei Na'vi ist es auch mit dabei, dass da so ein paar mehr Figuren mit reinkommen, mit denen man relaten kann. Daumen von uns. Und die man dann natürlich auch wieder irgendwann umbringen kann, damit man hier Drama erzeugt. Nein. Was meinst du mit umbringen? Den geht's doch allen gut, oder? In Khazad-dûm. Ja, alles gut. Ja, mega. Die freuen sich mit dem Balrog an, weil der theoretisch macht er erst im dritten Zeitalter Stunk. Und das also ist wie offiziell. Bei Drachenzähm leicht gemacht, weil da kannst du dem bestimmt so eine Hand auf die Stirn legen und dann. Oder dem so. Der Balrog so Flügelchen dran machen, so wie bei Drachenzähm leicht gemacht und dann auf dem Fliegen. Bist du Team Flügel oder Team Nicht-Flügel bei Balrog? Das ist eine ewige Diskussion. Da willst du nicht einsteigen. Guck mal, wir haben auch schon richtig lang geredet. Ich habe noch einen schwachen Punkt. Ich bin jetzt auch bei den starken Punkten übrigens durch. Ich auch. Stärkste Momente. Stärkste Momente bin ich durch. Ich finde noch eine Sache, die ich nicht so gelungen fand oder die ich auch leicht unangenehm, aber immer finde, sind so diese ganzen übertriebenen Referenzen auf die Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Ja, du meinst die dritte Folge, ne? Ja, genau. Ich meine die dritte Folge. Wir haben ja auch noch eine Rubrik mit, was finde ich die stärkste Folge und die schwächste. Sonst kann ich das auch da sagen vielleicht. Dann reden wir jetzt erstmal über die Folgen und dann. Ja, ich habe noch einen schwächsten Momentenpunkt. Ich habe den All Eyes on Farazon genannt. Das Finale der dritten Folge. Die Krönungsszene von Miriel wird unterbrochen, ihr wird allerhand vorgeworfen. Dann landet ein Adler da und Farazons Kompagnon, Lord Belzagar, nutzt die Gunst der Stunde und hypt einfach für den Kanzler, weil der Adler halt gerade hinter ihm landet und alle, dann macht er so, Farazon, Farazon und alle stimmen ein. Ich fand, das war auch wieder so, das ist für mich nicht Numenor, dass die Leute sich so leicht übertölpeln lassen, durch so ganz einfache, populistische Taschenspielertricks. Das fand ich ein bisschen zu einfach. Ich finde auch, brauchte das dann noch diesen Adler? Also ich verstehe, dass man das aufgreifen wollte, weil das ja vorher schon... Ja, weil das ist eigentlich dafür wurde. Miriel. Ja, und ich finde, das war dann, dass sich das niemand fragt... Ja, okay, der Adler ist ja jetzt eigentlich bei der Krönung von Miriel da. Der ist doch eigentlich schon losgeflogen mit dem, der wusste ja schon, um was es geht. Ja, der Adler, hallo. Ja. Der ist wirklich wie ein Mensch oder Zwerg und kann sehr gut mitdenken. Ja, das habe ich auch. Ist ein kleiner Kopf. Da hält man sich kurz am Kopf. Aber die Tatsache, dass Pharason Miriel stürzt, das ist ja in den Büchern ein bisschen anders, weil da heiratet er Miriel ja, also das ist so eine Zwangsverheiratung und hier finde ich das trotzdem besser, dass es so eine Art politischer Coup ist, dass er natürlich die Stimmungsmache für sich nutzt, das hätte dann doch ein bisschen schlüssiger erzählt werden können, also dass es dann wirklich Stimmungsmache ist und nicht einfach nur so ein Symbol durch so einen Adler, aber... Wobei es auch, vielleicht kommt das ja irgendwann noch, dass er sie dann doch noch heiratet, weil das hat halt auch, was, dass er seine Cousine heiratet. Das ist ja auch in Numenor verboten, deswegen hat er ja auch gegen Gesetze verstoßen. Bisschen teuflischer. Ich frage mich auch, ob, apropos Gesetze verstoßen, ob das Miriel jetzt nochmal, ob sie da auch Konsequenzen haben wird, dass sie diesen Palantir benutzt hat. Ja. Sie hätte ja auch einfach sagen können, nee, den brauche ich doch nicht. Das ist auch nochmal so eine Bezeichnung, dass sie halt so krass so losgelöst ist von ihrem eigenen Volk, dass sie halt denkt, sie kann jetzt da diese Elbenfreundschaft aufleben lassen. Ja, mir! Und sie wurde so literally so 10 Minuten vorher noch von so einer Frau ins Gesicht geschlagen. Ja, und hat sie umarmt und quasi so wholesome in der. Ja, das ist. In der Mitte. Ja. Bevor wir zur stärksten und schwächsten Folge kommen, habe ich noch eine Sache, die ich sagen will. Und zwar: Jonas mag coole Gegenstände in Rings of Power. Ist das nicht Alphos Kategorie, die du jetzt hier aufleben lässt? Ja, die habe ich jetzt geklaut für das hier, anscheinend. Ja, okay. Kannst du dir vorstellen, was in den 3 Folgen, was so ein Gegenstand war, den ich cool gefunden habe? Wenn du dich zurückerinnerst, dass ich zum Beispiel diese Elbenleiter aus der 1. Staffel, die ich nochmal gesehen habe und immer noch begeistert bin. Mochtest du diese Rolle, in der die Nachricht... Mochte ich auch, ja. Okay. Aber es ist nicht die Rolle. Ist es dieser Ring? Nee, der Armreif von Miriel? Es ist was viel Trivialeres. Trivialer? Es ist was, wo ich gedacht habe, dass das nicht existiert in der Herr der Ringe oder in Tolkiens Legendarium. Sag's mir. Es ist die Szene, wo Celebrimbor rausgeht zu Halbrand und ein Elb läuft hinter ihm und trägt einen Schirm. Sodass Celebrimbor nicht nass wird. Stimmt. Und er hat dieser so, Blattschirm. So, genau, sieht aus wie so ein Blatt. Das fand ich ganz cool. Oh ja. Da bin ich ganz bei dir. Das fand ich schon krass. Ich finde es aber auch lustig, weil das fand ich mega lustig. Vorher sagt ja Myrdana, das ist ja auch eine neue Figur, so eine Art. Myrdania? Oder Myrdana? Ja, irgendwas. Irgendwie sowas. Tragen wir nach, Leute. Sie sagt ja dann zu Celebrimbor, dass es sehr kalt draußen ist und ob sie Halbrand einen Schal bringen soll. Und ich habe mir vorgestellt, wie so Sauron einfach mit so einem Schal braucht, weil ihm kalt ist. So ein Gryffindor-Schal. Ja, ja, so ein Hufflepuff-Schal oder sowas von Elbenwald. Nein, Slytherin-Schal. Slytherin-Schal. Sauron wäre sowas von Slytherin. Und... Ich mag auch coole Gegenstände, die aber nicht... Ich mag nämlich auch. Danke, dass ich auch mal meine eigene Kategorie hier haben darf. Nämlich als Kirdan, das fand ich, da musste ich laut auflachen, hast du gesehen, dass er sich mit einer Muschel den Bart anzieht? Das sah so komisch aus. Das war gut gemeint, aber es war einfach viel zu doll. Das sah komisch aus. Vor allem, ich dachte auch so, ist die scharf? Dann hattest du das so im Gesicht hängt auch kurz so, was geht da ab? Und ich finde auch, die haben so gesehen, Kehrdan, der Schiffsbauer, und dachten sich so, ja. Aber der hat eine Verbindung zum Meer. Ach ja, wie können wir noch ein bisschen cooler machen, so dass es noch ein bisschen mehr mit dem Meer verbunden ist? Genau, so. Eine Muschel ins Gesicht. Und der trägt so lustige Sandalchen, das fand ich auch witzig. Ja, der sieht auch aus wie so ein Elb-Jesus, finde ich. Das ist ein kleiner Hippie. Stimmt, so ein Elb-Jesus. Ja, ich finde das gut, wenn die das weiterführen und in den nächsten Folgen einfach immer wieder zeigen, wie Hier so die Achselhaare. So Algen oder sowas. Und dann immer wieder so Meeressachen, so Beauty-Products. So eine Algenmaske. Ja. Aber immer so ein bisschen im Hintergrund und so sehen, das fände ich großartig. Okay. Gut dann sollen wir mit der stärksten oder mit der schwächsten Folge anfangen? Ich fand es übrigens witzig, dass wir haben das Skript ja nicht zusammen vorbereitet und auch nicht reingeguckt, dass wir fast genau die gleichen Punkte überall haben. Wir teilen uns ein Gehirn. Ja. Außer das mit der große Punkt mit dem Flashback, der war bei mir bei positiv und bei dir bei. Und das mit den Ork-Babys. Ja. Ich sehe das ein bisschen schwierig, diese drei Folgen aufzusplitten, weil sie fügen gut aneinander an und sie sind für mich auch so ein generell der Start der zweiten Staffel. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ja. Gunpoint, wenn mir jemand die, ne? Du sagst, hier. Du musst dich entscheiden. You bow or you die. You bow or you die. Dann würde ich sagen, die dritte ist die schwächste für mich, weil da gibt es diesen ganzen Coup d'État, da haben wir jetzt auch schon viel drüber geredet, mit Farazon und Miriel, was ich holprig fand. Und diese ganze Storyline mit Isildur, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber geredet, wie er nach Pelagia kommt und dann auf Estrid trifft und diese ganzen Stationen abklappert, die natürlich an die Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson erinnern, also mit Kankra slash Shelob, mit den Totensümpfen, das ja auch leicht, finde ich, vorgezogen ist in der Geschichte. Also es ist ja wieder was so vielleicht ist vorgerissen es, wird. Es ist ja auch nicht da, aber es erinnert auf jeden Fall daran. Also es muss nicht die Totensümpfe sein. Das war, glaube ich, noch innerhalb von Mordor. Ja, oder außerhalb. Nee, doch, es waren doch, glaube ich, die heißen da Graues Moor. Ja, noch. Ja, aber ja. Denk ich mir auch so, okay, es soll ja an die Totensümpfe erinnern und die sind ja theoretisch erst Ende des zweiten Zeitalters, müssten sie entstehen, also zumindest der Lore nach. Und das sind so Dinge, die ich halt nicht brauche unbedingt jetzt in Rings of Power. Also ich finde mal eine Referenz gut, aber Referenz wegen, das wirkt so, hat auch sowas, so ein Geschmäckle. Ja. Sowas, ja, wir wissen, ihr seid Fans und deswegen muss er natürlich auch wie Frodo von Shelob eingespannt werden. Ja. Und ganz am Ende werden auch noch Ents angeteased. Ents werden angeteased. Wir haben ja auch in den Trailern schon Grabunholde gesehen, die ja auch ganz cool aussehen, aber die ja auch jetzt lore-technisch, wollen wir jetzt nicht so kleinscheißerisch sein, aber das finde ich dann immer so ein bisschen, das ist so lückenfüllermäßig, weil das, man hätte ja auch was Neues etablieren können, was Isildur trifft oder ja, auch das Pferd, dass das Pferd so diese lange Geschichte irgendwie hat, habe ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ja, das erinnert dann natürlich auch wieder an Brego, und Aragorn oder anscheinend. Kann ich dir zustimmen. Ich fand auch, dass die. Ich habe mir auch das Gleiche aufgeschrieben, dass ich finde, dass die drei Folgen einfach zusammengehören, weil du halt auch in der dritten Folge erst wieder auf Arondir und Theo und Isildur triffst. Was ich eigentlich prinzipiell auch gut finde, dass die jetzt nicht die Folgen so zerhackstückelt haben, dass wirklich jede Figur in der ersten Folge vorkommen muss, sondern dass jede so ihre Zeit bekommt und dann vielleicht eine Figur erst in der nächsten Folge vorkommt. Aber ich fand auch die dritte Folge, die schwächste Folge, alles, was du auch gesagt hast, ich muss es nicht nochmal wiederholen. Aber ich fand ein Zitat darin, muss ich nochmal vorlesen, das fand ich nämlich, da musste ich laut auflachen. That there is the Black Forest. Nothing comes out of it alive. Das da ist der ich sage mal, der Schwarzwald. Ja. Nichts kommt Leben daraus. Außer du. Außer Leben aus dem Schwarzwald. Ich komme aus dem Schwarzwald. Ja. Aber ja, da dachte ich, also die wollen doch das Pferd essen. Also das macht doch jetzt auch gar keinen Sinn, das dann da gehen zu lassen. Das ist auch geil, dass die Orks sind. Hey, Forlex! Ja, das war ein bisschen lächerlich. Ja. Also. Was war die stärkste Folge? Eins oder zwei? Also bei mir ist es eins, weil ich finde, dass die erste Folge auch am meisten liefern musste und abgeliefert hat, weil ich habe mich ertappt nach der ersten Folge, dass ich sehr Bock hatte, die zweite zu schauen und richtig drin war, weil ich finde, also davon mal abgesehen mit dem Prolog, wo ich ja meine Probleme mit hatte, aber generell die erste Folge an sich war richtig stark, weil viel aufgegriffen und viel etabliert wurde, dass diese Staffel spannend werden kann. Also dieser Konflikt mit Elrond und Galadriel bringt so eine aufregende Dynamik mit sich. Die Grauen Anfurten als Setting, Círdan als neue Figur, finde ich eine super Addition. Und dann dieser ganze Runen-Story-Strang. Und allein, dass wir Runen vorher noch nicht so viel gesehen haben und dass das jetzt so ein neuer Ort ist, den wir kennenlernen. Ja. Und ich finde, da ist mir auch aufgefallen, dass die zweite Staffel, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, sich so geerdeter anfühlt. Also, dass man mehr auf das Setting achtet, dass man irgendwie, dass das alles so mehr wirklich wirkt wie ein Ort, wo Menschen leben. Also realistischer. Realistisch. Und das und dieses ganze so ein bisschen verwirrende Ende von der ersten Staffel hat für mich die erste Folge ausgemerzt. Ja, Bei mir ist es auch die erste Folge. Ich fand die generell von der Inszenierung, vom Schnitt, von dem Pacing, die war einfach perfekt. Jede Szene ist in die nächste übergegangen. Die war nicht zu kurz, die war nicht zu lang. Das war einfach so, ich habe das Gefühl, die haben wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, dass die erste Folge so gut wird, wie es nur geht. Ja. Auch, wie gesagt, im Schnitt. Es wurden direkt sehr viele neue, spannende Konflikte aufgemacht. Allein schon die, ne, nach dem Flashback, diese Szene mit, dass Galadriel Elrond verfolgt. Es geht einfach mitten rein und es ist nicht so ein langsamer Start, sondern wir haben direkt, ne, wie gesagt, wir haben so ein Peng. Wir haben an allen Fronten haben wir direkt schon neue Konflikte, die sich jetzt über die Staffel hoffentlich noch verschlimmern werden, damit es noch spannender wird. Und ja, mir hat also diese, vor allem auch diese neue Dynamik zwischen dem Fremden und Nori sehr gut gefallen, dass die jetzt einfach miteinander kommunizieren können. Und diese Lagerfeuer-Szene, das war für mich schon wieder so auf Niveau, das hätte auch aus der Peter Jackson-Trilogie stammen können. Das finde ich auch. Das war so ein krasses Highlight. Und da war ich auch so voll überrascht, weil ich weiß noch, dass so mein Freund ins Zimmer gekommen ist und ich war so, boah, es war gerade voll die schöne Szene. Und er war wirklich so, was? Echt? So in Rings of Power. Ich so, ja, irgendwie hat mich das richtig gekriegt. Ja. Gut. Ja. Wollen wir mal dann zur allgemeinen Bewertung gehen, Jonas? Ja, ich habe auch gedacht, dass das Video nicht so lang wird, aber irgendwie. Das ist ja ganz untypisch für uns. Komisch. Aber ich meine, wir sind bei jetzt so anderthalb Stunden ungefähr und wir besprechen ja drei Folgen auf einmal. Das wären eigentlich 6,5 bis 7 Stunden bei normalen Folgenbesprechungen. Das ist krass effizient. Das werden wir vermutlich nie wieder erreichen, so konsequent uns kurz zu halten. Nochmal kurz zum Hintergrund. Wir haben halt überlegt, so machen wir jetzt zu jeder einzelnen von den ersten drei auch eine Folgenbesprechung. Aber die wurden halt alle aufs Mal released. Das ist so ein bisschen zu viel. Beim letzten Mal war es ja 2 Folgen auf einmal. Das wäre noch eher realistisch gewesen. Haben wir da einzelne Folgenbesprechungen gemacht? Ja, die haben wir einzeln gemacht. Okay. Aber das war ja auch, ne, da war es alles noch sehr neu. Und ich finde, die drei Folgen, die waren jetzt auch wie ein Film zusammen. So ein 3-stündiger Film. Ja, und wie findest du diesen Film? Wie war ich? Um jetzt überzuleiten. Also ich war so überrascht, wie gut ich jetzt die ersten drei Folgen fand. Ich hoffe, das wird so weitergehen. Wenn das so weitergeht, also ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich hatte jetzt mit den ersten drei Folgen mehr Spaß als mit der zweiten Staffel von House of the Dragon. Nein, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ja, es gibt viele neue Konflikte. Die Stimmung ist generell viel düsterer. Diese Welt fühlt sich lebendiger an. Es fühlt sich auch erwachsener an. Und ich habe das Gefühl, die haben alles, was die an Kritik aus der ersten Staffel bekommen haben, haben die jetzt umgesetzt in den ersten drei Folgen. Das Worldbuilding ist viel besser. Man sieht viel mehr von Lindon, von Khazad-dûm, von Eregion. Es fühlt sich an wie eine lebendige, atmende Welt, wo auch Leute drin wohnen. Vergleich noch mal zur ersten Staffel, wo die Südlande, das Reich der Menschen, aus 120 Leuten bestand. Die Musik, die Sache mit der Musik geht langsam auf, dass die Leitmotive jetzt auch zum Tragen kommen, dass man da auch richtig schön ist, so die Sachen raushören kann. Da weiß ich nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich einfach das Album der ersten Staffel in Dauerschleife gehört habe und das jetzt auch alles gut miteinander verbinden kann. Ich fand, was mir richtig gut gefallen hat, ist die Länge von den Folgen, dass man jetzt nicht, also in so einer Zeit, wo Staffeln immer kürzer werden und Folgenlängen. So, ich kriege mir noch Albträume von The Mandalorian, wo dann eine Folge eine halbe Stunde lang ist. Mhm. Das ist wirklich so die erste Folge, die war ja so 1,12 lang, die anderen zwei so über eine Stunde jeweils. Klar, vorne und hinten muss man immer noch was abschneiden. Aber dass man sich halt auch die Zeit nimmt, das zu erzählen, dass das nicht jetzt so übers Knie gebrochen werden muss, fand ich sehr gut. Und klar, ich finde, das ist immer noch nicht auf dem Niveau von der Peter Jackson-Trilogie von Herr der Ringe, wo ich aufgewachsen bin, die bis heute halten der Challenge der Zeit halten die Stand. Ein Test der Zeit. Ich finde immer noch, dass das nicht drankommt. Ein deutsches Wort. Sorry, gerade persönlich gefreut, dass ich einen Anglizismus mal. Ja, sorry. Verhindert hast. Ja, ja. Aber ich fand die Folgen super unterhaltsam. Mhm. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Das hat einen ganz anderen Vibe als die erste Staffel. Und ich freue mich jetzt, Ich freue mich jetzt richtig auf die nächsten Folgen. Krass, ja, ich freue mich voll, dass du dich freust. Ich freue mich nämlich auch. Sehr viel freuen. Ich kann da dir nur zustimmen. Ich will das gar nicht jetzt auch wiederholen, weil das kaut man jetzt nochmal alles durch. Aber vielleicht nochmal was anderes, was ich auch noch positiv anmerken will. Ich stimme dir eben zu, dass die drei Folgen gut ineinander übergeflossen sind und dass auch die Kostüme, finde ich, besser aussehen als noch in Staffel 1. Was mir aufgefallen ist, die sehen so ein bisschen getragener aus und nicht so künstlich, so weil clean, da hatte ich mir auch noch mal so ein gutes YouTube-Video zu angesehen, wieso die Kostüme in so neueren Fantasy-Produktionen oder auch von Netflix, jetzt zum Beispiel bei Avatar, der Herr der Elemente, immer so krass künstlich aussehen. Das habe ich auch gesehen, das Video, glaube ich. Ah, okay, ja, das ist auch relativ, glaube ich, abgegangen. Aber das, finde ich, ist mir hier positiv aufgefallen. Klar liegt das auch daran, dass so Isildur zum Beispiel durch Mordor durchwatschelt und natürlich noch mal in so ein Spinnennest rumgammelt. Aber lasst gerne die Klamotten gammeliger aussehen, bin ich für. Und die geerdeteren Schauplätze, finde ich, sind mir positiv aufgefallen. Die musikalische Begleitung, das Pacing. Ein, zwei Mal habe ich gedacht, es gibt so abruptes Cutting, jetzt in der dritten Folge aber eher. Ich finde aber in den ersten beiden Folgen war das sehr flüssig und ich mag auch, dass es so anzieht. Also man ist halt direkt involviert, man wird so in die Action reingeworfen und das ist schon was, was ja auch, ich will das jetzt nicht die ganze Zeit vergleichen, aber du hast es jetzt eben gemacht mit House of the Dragon, da ja sehr so mangelnd war, also dieses, man kann pointiert. Es hat einfach nicht angefangen. Ja, es hat nicht angefangen und es war die ganze Zeit in diesem komischen Limbo. Ja. Man wollte, dass es endlich losgeht und das greift Rings of Power hier, finde ich, ganz gut auf, wenn man so gerade aus House of the Dragon Zeit so rausdümpelt und dann direkt reingeworfen wird in, okay, jetzt geht's los. Wir haben halt die Ringe, die geschmiedet werden von Sauron. Wir haben eben diese unterschiedlichen Konfliktherde, die alle gerade an einem spannenden Moment stehen und wo es wirklich eskalieren kann, so jeden Moment. Und das haben die ersten drei Folgen super gemacht. Ja, es ist sehr viel positiv, haben wir gesagt. Ich meine, wir haben jetzt auch einige Negativpunkte, aber so im Großen und Ganzen so die Gewichtung, ich fand so die Negativpunkte, das war viel Nitpicking. Bei ein paar Sachen war es halt so, war so konstruiertes Writing. Aber ja, was würdest du, eigentlich haben wir gesagt, ne, ja komm, was würdest du den ersten drei Folgen für eine Punktzahl geben? Also ich wäre wahrscheinlich bei Folgen an sich 8, 8, 7. Ja. Und insgesamt dann wahrscheinlich irgendwas zwischen 7 und 8. Ich auch bei einer 8. Ah, okay. Das hat so viel Spaß. Ja, krass, aber ich meine, wir sind ja auch ehrlich. Ich freue mich ein bisschen, dass wir auch mal positive Sachen sagen können, weil wir sind ja auch primär Herr der Ringe-Fans und Mittelerde-Fans. Und ich freue mich, ja, wenn Sachen gut gemacht werden. Ja. Wir müssen nicht immer haten. Aber ich bin auch gespannt, was erwartet uns jetzt noch? Was sind so Sachen, auf die du dich freust? Hast du da dir Sachen aufgeschrieben als Ausblick? Also das große Highlight wird ja die Belagerung von Ostin-Edin oder von Eregion werden. Das wurde ja auch in den Teasern schon und Trailern wurde das schon zur Genüge gezeigt. Also es gibt ja so viele Szenen in den Trailern, wo diese Belagerung zu sehen ist. Und was man bisher gesehen hat, sieht ziemlich geil aus. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch, was so Sachen angeht wie die Grabunholde oder vor allem Tom Bombadil, weil es halt einfach so ein sehr krasses Fanservice ist. Und wenn ich mir Tom Bombadil einfach noch nicht in dieser Serie vorstellen kann. Aber ja, ich bin richtig hyped durch die ersten drei Folgen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, Dito, ich bin auch hyped. Wir werden ja vermutlich herausfinden, auf was da Theo und Isildur stoßen. Also vermutlich Ents. Ja, was könnte das sein? Haben wir auch alles in den Trailern schon gesehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Trailer so viel vorweggreifen, weil ich glaube, der Moment, wo man dann Tom Bombadil sieht oder die Ents, obwohl das Fanservice ist, ist ja dann immer, das kriegt man ja genommen durch Trailer, weil man dann ja schon weiß, was einen so ein bisschen erwartet. Aber ich freue mich auch auf diesen Konflikt mit Galadriel und Elrond, also was da jetzt in diesem Kommando, in diesem Machtgefälle zwischen den beiden passieren wird. Und ja, auch natürlich Khazad-dûm und wie dann jetzt der Ring der Macht auf Durin den Dritten wirken wird. Ja, und was eigentlich mit dem Balrog los ist. Ja, ob wir den nochmal sehen, da bin ich auch kritisch, weil ich bin nicht so ein Fan davon, dass der Balrog so früh schon in Aktion tritt. Ja, mal gucken. Naja, ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen noch, was die Numenor-Storyline angeht, aber insgesamt bin ich guter Dinge und das ist so krass. Unterschied, also zu der ersten Staffel. Das ist wirklich so eine 180-Grad-Wende. Xenia hat richtig Bock gemacht, hier wieder abzunerden. Ja, ich fand's auch cool, mit dir abzunerden. Ja, und dann gerne gibt's, wieder. Dann gibt's ab nächster Woche, also die nächste Folgenbesprechung wird wahrscheinlich dann wirklich am Donnerstag kommen und dann alles weitere werdet ihr sehen und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und bis dann. Bis dann. Tschüssi. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts und Redaktion Xenia Popescu, Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt Patrick Hochnadel. Das war ein Podcast von Funk.